unter der Sonne. Der Zug kreischte auf und riss Kramer aus dem Schlaf. Draußen flogen Pappeln vorbei. Dunkle Pfeiler, die sich nach dem Himmel streckten, in der Ferne Palmen und dahinter eine funkelnde Linie, das Meer. Kramer saß mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Die Bäume schossen in sein Blickfeld, rasten davon, wurden langsamer und lösten sich in Helligkeit auf. Der Himmel war dunkelblau und wolkenlos. Eine riesige Sonne kletterte auf den Zenit zu. Am Horizont hoben die Wiesen sich zu sanften Wellen, Weinberge, im Dunst kaum erkennbar. Der Waggon war jetzt fast leer. Bevor Kramer eingeschlafen war, hatte er sich noch darüber geärgert, dass er keinen Schattenplatz gefunden hatte. Jetzt ging es. Er stand auf und wechselte auf den Sitz gegenüber. Außer ihm war nur noch ein alter Mann da, dessen Kopf an der Scheibe lehnte und zahnlos schnarchte. Dazu eine dicke Frau, von der er nur Nacken und Haare und einen fleischigen, über die Sitzlehne hängenden Arm erkennen konnte, und ihr schräg gegenüber ein blondes Mädchen, 11 oder 12 Jahre alt, in einem ärmellosen Sommerkleid. Kramer sah wieder aus dem Fenster. Ein Dorf, rote Dächer, Steinhäuser, Menschen auf einer Schotterstraße, ein alter Lastwagen vor einer Schranke. Ein leicht schiefes Schloss, dann wieder Pappeln und Pinien. Bonvars Welt. Endlich. Bonvars Licht, Bonvars Bäume, Bonvars Meer. All das kannte Kramer schon seit langem, aber jetzt zum ersten Mal sah er es. Es war eigenartig und aufregend, als hätte Bonvar selbst die Welt da draußen geschaffen, und in gewisser Weise stimmte das ja auch. Denn woher hatte sie ihren Glanz, wenn nicht von der Berührung mit Bonvars Fantasie? Kramer streckte den Arm aus, um die Sonnenblende herunterzuziehen, und ließ ihn mit einem gepressten Schmerzenslaut sinken. Die fette Frau drehte einen Moment lang den Kopf herum, und auch das Mädchen sah zu ihm hinüber. Er spürte, wie er rot wurde, vor Scham und vor Ärger. Seit gestern quälte ihn dieser Hexenschuss, seit dem Kofferauspacken im Hotel, als er sich gebückt hatte, um die Socken. Verdammt! War Hexenschuss nicht nur etwas für alte Leute? Vorsichtig drückte er seinen Rücken in die weiche Polsterung. Plötzlich ein unangenehmer Geruch nach Schweiß. Er sah auf. Eine Uniform mit Kappe, ein Schnurrbart darunter. Billet, s'il vous plaît. Kramer tastete nach seiner Brieftasche. Wo, ach hier. Er streckte dem blauen Mann die Fahrkarte entgegen. Der nahm sie und erstarrte. Eine Sekunde lang, zwei, drei. Kramer wurde unruhig. Stimmte etwas nicht? Das Schlimmste geschah. Der Schaffner ließ die Karte sinken, schüttelte den Kopf und sagte etwas Französisches, das Kramer nicht verstand. Jetzt war sogar der Alte wach und starrte her. Der Schaffner machte eine eindeutige Handbewegung. Aufstehen! Kramer gehorchte. Seine Knie waren weich. Der Schaffner zeigte auf die Zahl an der Wand eine rote 1, dann auf Kramers Fahrkarte. Kramer begriff, wieder spürte er, wie er rot wurde. Er zog seine Aktentasche aus dem Gepäcknetz und machte sich auf den Weg in die zweite Klasse. Kurz bevor die Waggontür sich hinter ihm schloss, hörte er noch den Schaffner etwas sagen und das Mädchen lachen. Der nächste Waggon war voll von Menschen und Hitze. Hier arbeitete keine Klimaanlage. Gekrümmt bewegte sich Kramer auf einen freien Sitz zu und ließ sich vorsichtig hineinsinken. Neben ihm saß ein schwitzender Mann im Unterhemd, ihm gegenüber eine alte Frau, die eine Zigarette rauchte, trotz des Verbotszeichens auf der Scheibe. Der Sitz war hart. Die Sonne blendete. Kramer schloss die Augen. Ein Knistern und dann durchdringender Wurstgeruch sagten ihm, dass der Mann neben ihm sein Mittagessen auspackte. Die Wurst und der Zigarettenrauch, das Schlingern des Zuges, die Wärme und die Schmatzlaute mischten sich zu einem wabernden Gefühl von Übelkeit. Er schlug die Augen wieder auf, es wurde ein wenig besser. Er öffnete seine Tasche und zog ein Buch heraus. Vielleicht half lesen. Bonvard, sein Leben, sein Werk von Hans Baring. Auf dem Titelblatt das berühmte Porträt Bonvards aus dem Jahr 1960 mit einer weißen Jacke, kurz geschnittenem Vollbart und im Wind flatternden Haaren. Im Hintergrund unscharf eine Baumgruppe und etwas Blaues, vielleicht ein Fluss. Irgendetwas am Fotografen oder neben ihm musste seine Aufmerksamkeit erregt haben, seine Augen auf dem Bild leuchteten vor Heiterkeit und gespanntem Interesse. Auf der Rückseite, klein über dem Werbetext, eine Aufnahme von Baring, blasiert durch seine Brillengläser, grinsend. Kramer schlug das Buch auf. Die Seiten waren geknickt und zerknittert und bedeckt von dünnen Bleistiftlinien, Rufzeichen, Fragezeichen, Unterstreichungen. Kapitel 1 Kindheit. Heinrich Bonvards Geburt im Jahr 1908 als Sohn eines großindustriellen hugenottischer Abstammung. Ein Milieu, wie man es aus Romanen kennt, die man auf alten Bücherborden findet. Gouvernanten, Aufenthalte in schnörkelreichen Kurorten, starre Fotos im Matrosenanzug mit einem Peitschchen in der Hand, später Hauslehrer. Kapitel 2 Jugend. Streifzüge allein durch die Wälder, Freundschaft mit Dorfkindern und einem großen Hund. Neue, teurere Hauslehrer. Unterricht in 4 Sprachen. Die Mutter stirbt. Der erste Schnitt durch das Glück und die grüne, wohlmeinende Sicherheit der Welt. Dann das Internat. Lange Gänge, dunkle Ecken, Lehrer mit gestärkten Kragen und faltigen Lippen. Die Mitschüler beobachten ihn und kichern hinter ihm her. Einen von ihnen verprügelt er so, dass dieser ins Krankenhaus muss. Von da an wird er respektiert. Ferien. Er ist größer geworden. Jetzt reden die Angestellten ihn mit Sie an. Sein Vater begrüßt ihn verlegen, er hat wieder geheiratet. Der Hund ist gestorben. Er beginnt sein Tagebuch. Kapitel 3 Jünglingsjahre. Barings prätentiöse Tolstoi-Anklänge. Der große Krieg hat das Familienvermögen vervierfacht. Er endet und 8 Jahre später auch die Schulzeit. Eine unerfreuliche Angelegenheit mit einem Dienstmädchen wird vom Vater beendet. Sie verschwindet an einen sehr fernen Ort. Ein Foto zeigt Bonvard blass und ein wenig erstaunt. Statt der Matrosenkleidung jetzt ein Maßanzug. Das Studium in Paris. 1 Semester Jus, dann 6 Semester Philosophie und schließlich 3 Semester Mathematik. Mit 23 verlobt er sich, 2 Monate später wird die Verlobung gelöst. Ein Bändchen mit Novellen erscheint und geht klanglos unter. Da stirbt sein Vater. Er verkauft die Firma und ist jetzt reich und unabhängig. Plötzlich verlässt er Paris und zieht in ein schwedisches Dorf. Fast 1 Jahr lebt er dort, ohne Kontakt zu irgendjemandem. In der Neujahrsnacht 1932, allein, irgendwo in eisglänzender Dunkelheit, versucht er, sich zu erschießen. Eine halbe Stunde lang hält er sich eine Pistole an den Kopf, dann drückt er ab. Ein trauriges Klicken. Ladehemmung. In dieser Nacht verbrennt er seine Tagebücher und beginnt zu schreiben. Ende 1933 geht er zurück nach Paris. In seinem Gepäck liegt das Manuskript des ersten Teils von »Unter der Sonne«. Kapitel 4 »Excusez-moi«. »Was?« Kramer sah auf. Sein Nachbar war aufgestanden und wollte vorbei. Langsam und mit zusammengepressten Zähnen drehte Kramer sich im Sitz zur Seite, um Platz zu machen. Da bremste der Zug, der Mann verlor das Gleichgewicht, sein Ellenbogen schlug gegen Kramers Kopf. »Pardon«, er watschelte zur Tür und stieg aus. Auf dem Bahnsteig leuchtete noch einmal sein Unterhemd auf, dann war er verschwunden. Kramer hielt sich den Kopf und starrte auf das fettige Wurstpapier vor seinen Füßen. Ein Ruck, der Zug fuhr an und es glitt unter den Sitz. Kapitel 4 Eine 3-jährige Reise durch Afrika. Moskitos, Tsetse-Fliegen, grün gesprenkelte Schlangen. In der feuchten Hitze brüten Wahnsinn und Tod. Verwesende Tiere am Wegrand, verwesende Menschen auf den Feldern, nachts die Geräusche der vielstimmigen Wildnis. Dunkle, haarige Spinnen auf braunen Baumstämmen. Eine große, hellfunkelnde Hölle. Er kehrt zurück nach Europa. Der erste Teil von Unter der Sonne ist fertig. Kaum jemand nimmt ihn zur Kenntnis. Lobende Worte von Thomas Mann, ablehnende von Döblin, und Joyce schreibt einen anerkennenden Brief. Bonvars berühmte Antwort, eine seiner ganz seltenen theoretischen Äußerungen: I do not think, sir, that we can create life out of words, we can only try to reshape its senseless and cruel beauty. Er heiratet seine Sekretärin, zieht mit ihr nach Lausanne und beginnt die Arbeit am zweiten Teil. Fotos. Bonvar lachend mit seiner jungen Frau. Bonvar an einem riesigen Schreibtisch. Bonvar mit Tropenhelm. Da fängt der Krieg an. Er unterbricht sein Hauptwerk für die Romane »Die Kathedralen zu Rom« und »Verfall«. 1943 reist er nach Paris, bloß um sich umzusehen, wie er sagt. Viele Jahre später wird man ihm das vorwerfen. Die ersten Farbbilder zeigen ihn athletisch, elegant und lebhaft. 1945 übersiedelt er nach New York. Seine Ehe wird geschieden. 1950 erscheint der zweite Teil von »Unter der Sonne«. In Kramers Geburtsjahr. Der plötzliche Weltruhm Bonvars ging an Kramer, dem Sohn eines Bankbeamten, in einer mäßig zerbombten deutschen Stadt, wie an seinen Eltern, wie an allen um ihn vorbei. Ebenso wie Bonvars erste Interviews, die auch seine letzten blieben, eisiger Spott ausgeschüttet über hilflose Journalisten. Und natürlich auch die Presseberichte über Bonvars zweite Ehe und ihr schnelles Ende, über seine einjährige China-Reise und über den großen Eklat bei der Ablehnung des Nobelpreises. Ehrungen der Mittelmäßigkeit benötige ich weder künstlerisch noch finanziell. Mit etwa 10 Jahren hatte Kramer zum ersten Mal Bonvars Namen gelesen. Und zwar, das wusste er noch, in einer Zeitungsnotiz über dessen Übersiedlung nach Uri-sur-Mer. Und darunter war das schlechte Schwarz-Weiß-Foto einer weitläufigen Villa abgedruckt gewesen, umringt von verschwommenen Palmen und mit einer auf ein dunkelgraues Meer hinausgestreckten Steinterrasse. Der Zug bremste, und plötzlich warf die Bahnhofshalle ihren Schatten herein. Langsam, majestätisch zogen ein Imbissstand und ein Kiosk vorbei und ein blaues Schild mit weißer Schrift: Uri-sur-Mer. Kramer klappte das Buch zu, schob es in die Tasche, die Kamera noch da, gut. Er stemmte sich gegen die Sitzlehnen, die Qual des Aufstehens begann. Schon im Zug war es heiß gewesen, draußen war es noch schlimmer. Kramer stand eine Weile still, um sich daran zu gewöhnen. Vor ihm die Tafel. Der berühmte Ortsname, berühmt aus einem einzigen Grund. Ein alter Gepäckträger zerrte einen Metallwagen vorbei. Ob er ihn wohl noch... Ja, natürlich, die meisten hier müssen ihn gekannt haben, zumindest gesehen. Wenn man fragen könnte, aber Kramer sprach ja kaum Französisch. Und so verschwand der Träger und nahm sein Wissen mit sich. Als Kramer zum ersten Mal Unter der Sonne gelesen hatte, war er 15 gewesen. Es war sein größtes Erlebnis und blieb es auch. Die Welt verwandelte sich. Wiesen, Bäume und Himmel, aber auch Autos, Straßen und die klotzigen Betonbauten an ihrem Rand überzogen sich mit Farben. Die Menschen, auch die langweiligsten und blassesten, zeigten sich auf einmal als undurchschaubare Wesen, und durch abgenutzte Wortfügungen schimmerten plötzlich Musik und Licht. Mit 18 hatte er alles von Bonvar gelesen. Ein Jahr später begann er sein Studium und der dritte und letzte Teil von Unter der Sonne erschien. Die Wirkung war ungeheuer. Bonvars Meisterschaft hatte ihren Gipfel erreicht. Seine Sätze schienen aus der Sprache noch ungesehene Blitze und Leuchterscheinungen zu schlagen, und Kramer erlebte 2 begeisternde Wochen. Als er fertig war, fing er von vorne an. Ein Fernsehteam überraschte Bonvard auf einem Spaziergang mit der Schauspielerin, die die Hauptrolle in der Verfilmung von Verfall gespielt hatte. Kurz darauf heirateten sie. Vor dem Bahnhof ein Parkplatz voller gleißender Limousinen. In der Mitte eine Tafel mit einem Plan der Stadt. Ein roter Pfeil, vous êtes ici. Und schräg darüber eine Fläche, bedeckt mit kleinen Kreuzen. Kramer sah sich um und versuchte seinen inneren Kompass, falls er so etwas hatte, falls irgendjemand so etwas hatte, nach dem der Karte auszurichten. Das Meer ist dort, da der Bahnhof, also, ja richtig, dorthin. Über eine Kreuzung, vorbei an zwei neu gebauten Häusern, durch einen Steindurchgang und da war das Ufer. Eine leuchtende blaue Ebene, die in der Ferne in den Himmel überging. Es roch nach Tang. Die Schreie der Möwen, Menschenstimmen und das Schlürfgeräusch der Wellen. Ein riesiges Hotel im Belle Époque-Stil, über dessen Fassade gelbe Jalousien flossen, dahinter Villen, Balkone, Terrassen und Marmorsäulen. Über den Asphalt tapsten Vögel mit wackelnden Hälsen, im Wasser zogen zwei Schwäne vorbei. Kramer stand starr. Für einen Moment wurde die Wirklichkeit leicht, fast wie ein Traum. Eine berühmte Passage aus Unter der Sonne beschrieb diesen Ort. Kramer kannte sie auswendig. Benommen machte er einen Schritt vorwärts und spürte, wie er in etwas Weiches trat, ein schwarzer, schmieriger Klumpenhundedreck klebte an seinem Schuh und plötzlich war da nur noch eine stechende Sonne, Hitze, ein zu bevölkerter Gehweg am Meer. Seinen ersten Brief an Bonvard hatte er mit 18 geschrieben, um jemandem, dem er so viel schuldete, seine Verehrung und seinen Dank auszusprechen. So begründete er es. Aber in Wahrheit gab es noch etwas. Die Stadt, in der er lebte, war grau, und genauso grau waren Kramers Familie und alle Leute, die er kannte. Man ging arbeiten, kam heim und sprach über Autos, Politik und das Essen. Seine Schulkollegen zerlegten Motorräder, rauchten Zigaretten, erst heimlich, dann offen, und interessierten sich für Fußballergebnisse. Man konnte vieles werden und tun, nichts davon war wünschenswert. Aber das war nicht alles. Es gab irgendwo eine Welt voll Reichtum und Schönheit, in der Bonvard lebte und seine Kunst schuf. Zwischen ihr und Kramers Umgebung war nichts Gemeinsames. Kein Weg führte hinüber. Oder? Der Brief konnte für einen kurzen Moment eine Verbindung herstellen. Der Gedanke, dass Bonvard ihn in der Hand halten würde und dass Kramers Worte durch den Geist ziehen würden, der unter der Sonne hervorgebracht hatte, war seltsam berauschend. Sogar dann, wenn keine Antwort kam. Und trotzdem, natürlich, dachte Kramer an nichts so oft wie an diese Antwort, und noch viele Monate später wartete er. Sie kam nie. Später aus Barings Biografie erfuhr er, dass Bonvard einen Sekretär beschäftigte, der die ankommende Post durchsah und alles Unwichtige aussortierte. Und dieser Brief, an dem Kramer einen Monat lang fast jede Nacht gearbeitet hatte, war natürlich unwichtig. Bonvard hatte ihn nicht zu Gesicht bekommen. »Muss ich jetzt hier abbiegen oder erst dort hinten?« Ein steiler Kopfsteinweg kletterte zwischen zwei Hausmauern einen Hügel hinauf. Kramer versuchte, sich die Karte ins Gedächtnis zu rufen, aber sie erschien nur verzerrt und bedeckt mit unscharfen Flecken. Am besten fragen. Er sammelte seine Entschlossenheit und trat einem Passanten in den Weg. »Excusez-moi.« Ein älterer Herr mit Spazierstock und weißem Hut. Er sah mit hochgezogenen Augenbrauen auf Kramer herab. »Je cherche le cimetière.« »Le cimetière?« Der Mann lächelte erstaunt, blickte auf Kramers Aktentasche und sagte etwas, das vermutlich ein Scherz war. Kramer lächelte höflich. Dann hob er den Stock, zeichnete eine Kurve in die Luft, die wohl den Verlauf des Weges darstellen sollte, und rollte ein verwirrendes Gewebe von à gauche, à droite und en face aus. Nach ein paar Sätzen gab Kramer es auf, nickte stumm und wartete, dass es zu Ende ging. »Avez-vous compris?« »Oui, oui, merci beaucoup.« Warum war er nur in Französisch immer so schlecht gewesen und hatte es nie nachgeholt? »Bien, bonne journée, monsieur.« Mit großen, zufriedenen Schritten zog der Mann davon. Kramer sah ihm traurig nach, dann beschloss er, rechts abzubiegen. Der Weg ging steil aufwärts, bei jedem Schritt tat sein Rücken weh, aber wenigstens war hier Schatten. 4 Jahre später hatte er den zweiten Brief geschrieben, diesmal in einem bemüht, kühlen, sachlichen Ton. Aber wieder hatte er 3 Wochen daran gearbeitet und 2-mal das schon frankierte Kuvert wieder aufgerissen, um noch etwas zu ändern. Es ging um seine Diplomarbeit. Symbole und Verweise im Werk Henri Bonvards. Ob er wohl Herrn Bonvard aufsuchen dürfe, um einige Fragen? Der Versuch war absurd. Es war bekannt, was Bonvard von Kramers Zunft hielt. Fragen von Reportern beantwortete er von Zeit zu Zeit, schriftlich, die von Literaturwissenschaftlern nie. Einmal hatte er den Namen einer renommierten Professorin, Ilsa Tronkenfuß, verwendet, die eine umfangreiche Studie über ihn geschrieben hatte. In seinem einzigen Theaterstück »Der siebente Weg« trat eine Nebenfigur mit der Bezeichnung »Tronkenfuß«, eine parasitäre Dozentin, auf. Das Peinliche aber war eine beschreibende Regiebemerkung. Kleingewachsen, trägt zu weite Strickpullover, lispelt beim Sprechen. Und das, obwohl Bonvard Frau Tronkenfuß nachweislich nie gesehen hatte, stimmte genau. Es gab einen kleinen Skandal, die Betroffene überlegte eine Klage, entschied sich schließlich aber dagegen. Trotzdem hoffte Kramer auf ein Wunder, das nicht eintraf. Die Universität war voll von Leuten, würdevollen, älteren und bissig dreinschauenden Jungen, die Aufsätze verfassten und in ernstem, knorrigem Ton allerlei Dinge von der Literatur forderten, ein Wort, das in ihrem Mund eine Färbung von Langweiligkeit, etwas Sandkuchen und Knäckebrothaftes annahm. Eine stickige Atmosphäre zog sich um Kramer zusammen. Er ertappte sich dabei, wie er Literatur im gleichen Tonfall wie die anderen aussprach und hörte sich von Intertextualität und Diskursbezügen reden. Ein Wort von Bonvard wäre genug gewesen, um die Nebel aufzulösen, ein einziges Zeichen von der anderen hellen Seite. Das Zeichen kam nicht. Kramer beendete sein Studium und ihm wurde eine Assistentenstelle angeboten. Immerhin etwas, um davon zu leben. Und was sollte man auch sonst tun? Also nahm er an. Er hörte sich schwer atmen und blieb stehen. Der Aufstieg war anstrengender, als er erwartet hatte. Sein Puls beruhigte sich, er ging weiter. Oben, endlich, war eine großartige Aussicht über die Dächer und weit hinaus auf das Meer. Irgendwo da unten musste Bonvards Villa liegen, aber man konnte sie nicht sehen. Zum Schutz von Neugierigen waren schon vor Jahren Mauern mit Stacheldraht aufgerichtet worden. Es war überflüssig, danach zu suchen. Wo ging es jetzt weiter? Geradeaus? Wahrscheinlich. Mit der Entfernung vom Meer war die Hitze schlimmer geworden. Kleine Wassertropfen rannen über seine Stirn und seinen Hals. Sein Hemd war feucht, die Hose klebte ihm an den Beinen. Er suchte nach seinem Taschentuch und wischte sich das Gesicht ab. Also gut, geradeaus. Nach einiger Zeit sah er auf die Uhr. Er ging schon fast 20 Minuten diese Straße entlang, ohne dass irgendetwas sich veränderte. Die gleichen würdevollen Häuser, die gleichen dunkelgrünen spitzen Bäume und die gleiche Sonne. Kein Auto, kein Mensch. Auf allem lag eine silbrige Stille. Da, ein Mann. Eine krumme Figur, mitten auf der Straße, die in ruhigen Pendelbewegungen einen Besen schwang. Als Kramer sich näherte, hörte er auf und sah ihm ausdruckslos entgegen. »Je cherche le cimetière.« »Le cimetière, mais il est là.« Und eine dürre Hand, braun mit schwarz umrahmten Fingernägeln, hob sich und zeigte in die Richtung, aus der Kramer gekommen war. »Là? Mais c'est impossible. Quelqu'un, do you speak English? A man told me that it must be this direction. Cette direction. Die Hand blieb ausgestreckt. Kramer wollte noch einen Einwand versuchen, dann sah er, dass es aussichtslos war. Und schließlich musste ein Straßenkehrer sich doch auskennen. Also, die andere Richtung. Zurück. Seine Diplomarbeit hatte er auch an Bonvard abgeschickt, aber ohne Hoffnung, dass er sie lesen würde. Bonvards Name war gerade durch die Schlagzeilen gegangen, weil er seine Frau, die Schauspielerin, aus einem Fenster im zweiten Stock geworfen hatte. Zwar lag direkt darunter der Swimmingpool und sie blieb unverletzt, aber sie reichte sofort die Scheidung ein. Bonvard übertrug die Angelegenheit seinem Anwalt und reiste mit unbekanntem Zielort ab. Nicht zuletzt deswegen war Der siebente Weg kurz ein enormer Erfolg, um nach ein paar Monaten wieder von den Spielplänen zu verschwinden. Als Bonvard ein Jahr später aus der Mandschurei zurückkam, begleitete ihn eine junge Chinesin, seine vierte Ehefrau, und ein neuer Roman, Die Hyperbeln. Er erregte Befremden. Es war ein verschlungenes und sehr künstliches Gebilde voller Rätsel, Spiegelungen und seltsamer mathematischer Beziehungen. Er verkaufte sich schlecht. Böswillige Kritiker nannten ihn einen Beweis für Bonvards nachlassende Kraft, Wohlgesinnte das schwierige Alterswerk eines Meisters. Kramer machte sich für seine Dissertation daran, ihn zu erforschen. Kurz darauf begleitete er Professor Ebelweg, seinen Vorgesetzten, zu einem Symposion nach London. Er schlug die Times auf und entdeckte die Nachricht, dass Bonvard gerade in der Stadt war. Am Nachmittag ging er spazieren, schlenderte an roten Bussen und behelmten Polizisten vorbei und stand plötzlich vor einem Gebäude mit den geschwungenen Buchstaben The Ritz über dem Eingang. Hier wohnte Bonvard. Bis zum Abend saß Kramer in einem Lokal auf der anderen Straßenseite und wartete, dass Bonvard auftauchte auf dem Weg hinaus oder hinein. Die Sonne lag auf der Fassade und färbte sie langsam rot. Schließlich ging Kramer. Er hatte noch zu arbeiten. Bonvard war nicht gekommen. Später bearbeitete er seine Dissertation für den Druck im Universitätsverlag. Das Buch erschien, eine scharfsinnige, genaue und detailreiche Analyse. Als kurz darauf Hans Barings in alle Weltsprachen übersetzte Biografie herauskam, schlug Kramer noch in der Buchhandlung zwischen zwei bunten Bestsellerstapeln das Literaturverzeichnis im Anhang auf. 7 Seiten, eng bedruckt mit Titeln, und sein Buch war nicht dabei. An diesem Tag ließ er sein Seminar ausfallen und entwarf einen geharnischten Brief an Baring, den er nie abschickte. Hans Baring war eine Art Kollege von ihm, aber kein wirklich gleichrangiger. Er hatte irgendetwas anderes studiert, später bei einer Zeitung gearbeitet und ein erfolgreiches, aber völlig unwissenschaftliches Werk über Goethe geschrieben. Kramer hatte ihn einmal auf einem Kongress gesehen, wo Baring einen Vortrag über Bonvard gehalten hatte, sogar den Hauptvortrag. Denn trotz allem war Baring der wichtigste Bonvard-Kenner der Welt. Keiner wusste genau, wie er es geschafft hatte. Es gab nur Gerüchte. Angeblich war Baring Bonvard in einen verschneiten Schweizer Bergort nachgereist. Dort hatte er ihn eine Weile beschattet und schließlich den Mann bestochen, der die Seilbahn bediente, von der Bonvard sich täglich auf den Gletscher tragen ließ. Eines Morgens war er dann zu Bonvard in eine der Gondeln gestiegen und der Liftwart hatte die Anlage kurz darauf angehalten. 30 Minuten lang schwebte Baring zusammengesperrt mit Bonvard in der kalten, schneehellen Luft. Als sie schließlich oben ankamen, blutete Baring im Gesicht und musste sofort hinunter zu einem Zahnarzt. Am selben Abend rief Bonvard bei ihm an, entschuldigte sich und lud ihn zum Abendessen ein. Und schon am Ende der Woche war er Bonvards offizieller Biograf. Ein paar Monate lang durfte er in Bonvards Villa wohnen, um Dokumente, Briefe und unveröffentlichte Notizen durchzusehen und natürlich für viele Gespräche, die er aufzeichnete und später veröffentlichte. Als die Biografie schon erschienen war, begleitete er das Ehepaar Bonvard auf einer Reise durch Ägypten und Nordafrika, ein unangenehmer Mensch, klein, schwarzhaarig, mit Schnurrbart und der lästigen Gewohnheit, ständig an seiner Brille zu rücken. Womit konnte er Bonvard nur beeindruckt haben? Auf dem Kongress hatte Kramer zugehört, wie Barings Stimme arrogant lispelnd Schritt für Schritt am Konzept seines Vortrags entlang geklettert war. Der Vortrag war mittelmäßig, Baring unsympathisch. Und die Jahre vergingen, gleichmäßig und leer wie Novembertage. Die Bibliothek, die Seminare, Diskussionen über die Theorie der Metrik, Abschlussarbeiten voller Fehler, die auf Korrektur warteten, manchmal ein Glas Wein mit den Kollegen. Eine Zeit lang lebte er mit einer von ihnen zusammen, 5 Jahre älter als er und eine Expertin für Adalbert Stifter. Dann verließ sie ihn wegen eines Soziologen und er war wieder allein. Professoren wurden emeritiert und neue kamen, die Vorlesungen blieben sich gleich. Mittlerweile war er fast 40. Und Bonvard wurde 80. Im Fernsehen sah man ihn, aufgenommen von Weitem mit einem Teleobjektiv, langsam und sehr aufrecht die Uferpromenade von Uri entlanggehen, eine Hand auf dem Rücken, in der anderen einen dicken braunen Stock. Sein letztes Buch erschien, eine Sammlung kurzer Skizzen, Beschreibungen alltäglicher Dinge in einer einfachen, hellen Welt. Dann hatte er ein Gespräch mit seinem Arzt und der schilderte ihm in allen Einzelheiten den Verlauf einer Krankheit, die von einfachen Anfängen schnell und direkt in eine Hölle aus Übelkeit und Schmerzen führt. Bald darauf schickte Bonvard seine Frau auf eine Ferienreise an einen weit entfernten Strand. Inzwischen hatte er gelernt, mit Waffen umzugehen, eine Ladehemmung würde es nicht mehr geben. Am nächsten Abend gab er den Dienstboten frei und dann auf seiner Dachterrasse unter einem hohen, schwarzen Himmel schoss er sich eine Kugel in den Kopf. Die Nachrufe waren lang und respektvoll. Auch Kramer verfasste einen, und zwar für die Zeitschrift der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Er beschrieb Bonvards Verdienste und auch dessen beeindruckende, aber schwierige Persönlichkeit. Und zuletzt erwähnte er verständnisvoll, aber doch auch missbilligend den Entschluss der Witwe, Bonvards Abschiedsbrief nicht zu veröffentlichen. Der größte Teil des Artikels bestand aus Zitaten der Habilitationsschrift, an der er gerade arbeitete. Inzwischen war sie fertig und er war Dozent. Und in ein paar Wochen würde sie auch als Buch erscheinen, in einem kleinen, anspruchsvollen Verlag, in niedriger Auflage. Es war eine umfangreiche Arbeit über Bonvards Gesamtwerk. Kramer hatte es noch einmal vollständig durchgelesen und die alte Magie erfahren, dieselbe unveränderte Schönheit und Macht. Er hatte es wieder gespürt. Bonvard war die stärkste Kraft, die auf sein Leben gewirkt hatte. Und dann war die Frage nach dem Titelbild aufgetaucht. War es seine Idee gewesen oder die des Lektors? Egal, sie hatte ihnen beiden gefallen. Bonvards Grab. Symbol des Gedenkens, wie auch dafür, dass Bonvard und sein Werk der Vergangenheit angehörten. Falls das ein wenig nach einer polemischen Spitze aussah, umso besser. Dann hatte sich etwas Seltsames herausgestellt. Ein Foto von Bonvards Grab war nicht aufzutreiben, in keinem Buch und in keinem Archiv. Sie hatten den Plan bereits aufgegeben, da kam der Zufall zu Hilfe. Professor Ebelweg wurde zu einem Kongress nach Paris eingeladen und nahm seinen Assistenten mit. Es sind, hatte der Lektor gesagt, doch nur ein paar Stunden nach Uri. Warum fährst du nicht selbst hin und fotografierst es? Der Gedanke, an Bonvards Grab zu stehen, war merkwürdig erregend, zuletzt also doch. Dort war Bonvard, er selbst. Und er würde Kramer nicht mehr von sich fernhalten können. Ja, in gewisser Weise war es ein Sieg. Er würde dort sein und sein Foto machen und niemand würde ihn daran hindern. Dort, wo Bonvards Leben seinen Endpunkt gefunden hatte. Also doch. Zuletzt also doch. Und da plötzlich blitzte eine Stahlspitze auf, der Kirchturm. Kramer ging schneller, obwohl der Schmerz in seinem Rücken langsam und bösartig an seinem Hals hinauf und in die Schläfen kroch. Der Schweiß rann ihm über das Gesicht und immer wieder musste er sich Stirn und Augen abwischen, weil die Feuchtigkeit ihm die Lider verklebte. Er hatte sich schon mehrmals für ein paar Minuten hingesetzt, zweimal auf Bänke, einmal sogar auf den Asphaltboden, und der Durst würde bald unerträglich sein, konnte man hier nirgendwo etwas zu trinken kaufen. Aber da waren nur Villen, Bäume, Sauberkeit und die unerreichbare Kühle des Himmels. Nur einmal war er anderen Fußgängern begegnet, einem Mann und einer Frau, beide jung, schön angezogen und unberührt von der Hitze. Aus den Gärten hinter den Hecken kamen manchmal Stimmen und Wasserplätschern und nirgends Schatten. Aber jetzt war er wohl am Ziel. Der Friedhof musste bei der Kirche sein. Dort war er auch. Ein hoher Metallzaun mit Speerspitzen darauf. Dahinter, aufgereiht zu einer stummen Parade, Steine und Kreuze. Das Tor öffnete sich, leicht und ohne Quietschen. Auf einer Bank saß, ohne sich zu rühren, eine alte Frau, und in der Nähe stand ein Mann mit einer Harke und lockerte pfeifend die Erde auf einem frischen Grab. Einen Moment lang kam Kramer die Melodie bekannt vor, dann entglitt ihm die Erinnerung und sie klang wieder fremd. Sonst war es still. Als er durch die Grabreihen ging, knirschte der Kies und eine Eidechse, die sich auf einem warmen Stein gesonnt hatte, huschte erschrocken davon. In der Ferne funkelte das Meer. In dieser Sektion musste es sein. Ein Pappschild, 1985 bis 90. Jetzt langsam, genau hinsehen. Grabsteine aus glänzendem Marmor und aus mattem Granit, Kreuze aus Holz und weißem Stein, die älteren bewachsen mit Moos und grauen Flechten, und die Aufschriften, Namen und Namen, alle einmal getragen und mit Leben gefüllt. Jetzt nur noch Laute, leere Folgen von Buchstaben, ungelesen, ohne Bedeutung. Ist es hier? Nein, das könnte es auch nicht. Vielleicht dort? Die Gräberreihen vor ihm wurden weniger und weniger, dann blieben nur noch 4 Gräber, 3, 2. Dann muss es wohl das hier. Er entzifferte den Namen. Es war nicht Bonvard. Wie war das möglich? Er hatte es sicher nicht übersehen. Er seufzte. Der Mann mit der Harke stand nur ein paar Meter von ihm entfernt. »Excusez-moi!« Der Gärtner drehte sich um. Ein knochiges Gesicht, halb verdeckt vom Schirm seiner Kappe. »Excusez-moi! Je cherche... Où est Henri Bonvard?« Zwei Augen blickten ihn rund und verständnislos an, eine lange Sekunde verging. Dann plötzlich verengten sie sich, ein Lächeln glitt über das Gesicht, und mit einer schnellen Bewegung richtete er sich auf und nahm die Kappe ab. »L'écrivain!« Kramer nickte überrascht. »Mais oui, Monsieur Bonvard, je l'ai très bien connu. Il était un homme très gentil et poli. Il causait souvent avec moi. Mais il n'est pas ici. Vous le trouvez à Villebleu.« »Villebleu? Ach ja, ein Vorort von Uri. Der Zug war durchgefahren, nur ein paar Häuser.« C'est un beau cimetière, et le tombeau de Monsieur Bonvard, c'est très grand et cher, un pierre avec une petite statue d'or. Er sprach schnell und eifrig. Er war glücklich, Auskunft geben zu können. Kramer verstand fast nichts, aber das Wesentliche hatte er mitbekommen. Bonvard war in Villebleu, nicht hier. Er murmelte ein Merci bien, drehte sich um und ging davon. Hinter ihm redete der Gärtner weiter. Als Kramer schon durch das Tor hinaus war, folgte ihm noch immer seine Stimme. Also auch der hatte Bonvard gekannt. Un homme très gentil et poli. Kramer gähnte. Er fühlte sich sehr schwach. Es war schon früher Nachmittag. Er hatte noch eine 5-stündige Rückfahrt vor sich. Er musste heute Abend rechtzeitig zu Ebelwegs Vortrag in Paris sein. Morgen Mittag war dann eine Podiumsdiskussion. Morgen Abend fuhren sie wieder nach Hause. Er musste Bonvards Grab heute noch finden, und zwar schnell. Der Rückweg war lang. Die Hitze schien von Minute zu Minute schlimmer. Zum Hexenschuss kam ein pochender Schmerz im Kopf. Die Sonne war fürchterlich grell und er hatte keine Sonnenbrille dabei. Einmal schwankte der Boden. Kramer lehnte sich an einen Zaun, schloss die Augen und wartete, bis es vorbeiging. Er versuchte, tief einzuatmen, aber da war kaum Luft, nur eine heiße, träge Masse. Nach einer Weile fühlte er sich besser. Eine Möwe landete vor ihm und sah hilflos zu ihm auf. Dann erkannte sie das Meer, lachte und flatterte davon. Endlich ein Geschäft. Und davor eine Coca-Cola-Fahne. Er kaufte eine Dose, fingerte hilflos am Verschluss, schließlich hatte er sie offen und trank. Für einen Augenblick fühlte er sich leer und glücklich. Und da war schon der Bahnhof. Le Départ. Der Lokalzug ging in 15 Minuten, Ankunft in Villebleu 10 Minuten später. Kramer sah besorgt auf die Uhr. Doch er konnte es schaffen, am Abend wieder in Paris zu sein. Vom Bahnsteig aus sah man direkt über Palmenwipfel auf das Wasser. Eine Gruppe von Kindern schwamm kreischend vorbei. Ein exotisch schillernder Schwimmvogel beobachtete sie interessiert aus sicherer Entfernung. Auf dem Bahnsteig gegenüber las eine Frau eine arabische Zeitung, auf der sich schwarze Zeichen ineinander verknoteten. Da kam der Zug. Kramer stieg ein und sofort, noch bevor er sich hingesetzt hatte, fuhr er an, als wäre es ein Privatzug nur für ihn. Und wirklich, das Abteil war leer. Das Licht strich freundlich über die hellblaue Polsterung der Sitze und die Klimaanlage funktionierte. Der Schaffner war lang und dünn und grüßte höflich. Kramer lächelte ihm zu. »Un billet pour Villebleu, aller et retour, s'il vous plaît.« Der Schaffner blickte sorgenvoll auf ihn herunter und schüttelte den Kopf. »Villebleu? Mais ce train ne s'arrête pas à Villebleu. »« Pardon? C'est le train rapide pour Paris, pas le train régional. » Paris? Nach Paris? Der Schreck traf ihn wie ein elektrischer Schlag. Das war der Zug für seinen Rückweg, der falsche Zug. Und jetzt? Von der nächsten Station zurück nach Uri? Unmöglich. Dann musste er dort eine Stunde warten und dafür hatte er keine Zeit mehr. Die Notbremse schob sich in seinen Blick, das kleine Kästchen mit dem roten Griff. Einfach ziehen und... Nein, das war unmöglich. Er sah am Schaffner hinauf und wusste, dass er das nicht wagen würde. Eine Gruppe von Häusern zog vorbei, ein Bahnhof, ein Schild leuchtete auf, Wilbel, wieder Häuser, eine kleine Kirche, dann nichts mehr, Palmen, Pinien, das Meer. Plötzlich war er nur noch müde, es war vorbei. Bonvar hatte gewonnen. Wieder einmal. Er dachte daran, wie das Leben verging, an seine zwei Bücher, die keinen interessierten, und an die Zeit, die er in Seminarräumen verbrachte. Und andere lebten in Villen, schufen Meisterwerke und wurden von der Welt geliebt. Jetzt wusste er es. Er würde nie auf der hellen Seite stehen. Hundedreck auf der Uferpromenade, Hitze, Rückenschmerzen, die Schönheit war für andere, nicht für ihn. Es gab keinen Weg. Der Schaffner kratzte sich verlegen am Kopf. Er musste die Fahrkarte verlangen, aber er brachte es nicht fertig. Leise drehte er sich um und ging davon, vorsichtig und mit kleinen Schritten, als hätte er Angst, irgendwo anzustoßen. So eine Situation war neu und auch die Dienstvorschriften waren keine Hilfe. Sie sagten nichts darüber, wie man mit weinenden Fahrgästen umgehen sollte. Behutsam schloss er die Abteiltür hinter sich. Die Sonne verschwamm zu einer Wolke aus stechendem Licht. Kramer schloss geblendet die Augen. Nach einiger Zeit konnte er aufhören zu schluchzen Unter ihm schlugen die Räder ihren Takt. Und von der Lokomotive wehte ein hoher, trauriger Pfiff herüber. Das Land flackerte in Schönheit. Und der Ozean strahlte. Kritik. Wagenbach ging langsam durch den Gang zwischen den Sitzreihen, fand seinen Platz, schob sich an den Knien seines Nachbarn vorbei und setzte sich. Er schloss sofort die Augen. Er würde sie nicht mehr öffnen, bis er in der Luft sein würde, in der ruhigen Sicherheit der Höhe, so machte er es immer. Das und die Beruhigungstablette, die er vor einer halben Stunde geschluckt hatte, halfen ihm, mit seiner Angst fertig zu werden. Er schloss den Gurt, ohne die Augen zu öffnen, inzwischen konnte er das. Dann hörte er den Lärm der Motoren und spürte die ungeheuren Kräfte, die ihn in seinen Sitz drückten und ihn in die Luft schleuderten, ins hohe, ausgespannte Blau. Erst als er keine Bewegung mehr fühlte, öffnete er die Augen. Der Himmel schien zu strahlen, die Sonne brannte im Westen, das Land lag grün und undeutlich wie unter einem Schleier in der Tiefe. »Entschuldigung«, sagte sein Nachbar und senkte die Zeitung, »sind Sie nicht Wagenbach?« Er war dicklich und hatte einen schwarzen Schnurrbart und dunkle Augen, stark vergrößert durch seine Brille. »Ja.« »Ach so.« Der Mann sah wieder in seine Zeitung. Wagenbach blickte aus dem Fenster. Die Helligkeit beunruhigte ihn. Er durfte sich nicht zu viel bewegen, er durfte nicht zu viel denken. Wenigstens war es nur ein Flug von einer Stunde. Aber das bedeutete auch, dass es keinen Film geben würde und nichts zu essen, allenfalls ein weiches Sandwich. »Ich habe Sie oft gesehen«, sagte sein Nachbar, »im Theater, auch im Fernsehen. Diese Sendung, die Sie moderieren, Musikzeit, nicht? Musikstunde.« Wagenbach vermied seinen Blick. Er wollte nicht mit ihm reden, er wollte überhaupt nicht reden, schon gar nicht mit einem Bewunderer. »Musikstunde, natürlich. Meine Frau sieht das auch immer. Und erst vor 2 Wochen waren wir in »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« Das ist schon ein Zufall, nicht? »Wollen Sie ein Autogramm?« Es klang viel unfreundlicher, als er beabsichtigt hatte. Wie von selbst bewegte seine Hand sich zur Jacketttasche, zu den Autogrammkarten. »Nein, danke, nein.« Wagenbach stockte. »Wissen Sie«, sagte der Mann, »ich bin kein Anhänger.« Wagenbach blickte aus dem Fenster und rührte sich nicht. Die Wolken bildeten längliche und bizarre Gebilde. Er war nicht sicher, ob er richtig gehört hatte. »Eigentlich sammle ich Autogramme«, sagte der Mann. »Ich habe ein ganzes Album, aber nein, nein, danke, nicht Ihres, sehr freundlich von Ihnen.« Er sah wieder in die Zeitung, dann blätterte er um. Wagenbach rieb sich die Augen. Es war zu hell. »Also, wenn Sie es wissen wollen«, sagte der Mann, »in Virginia Woolf fand ich Sie sehr oberflächlich. Sie konnten mit der Rolle kaum etwas anfangen, oder?« »Ein paar Mal sind Sie übrigens richtig gehangen, das hat man gemerkt. Und Ihre Gestik, wozu das Gefuchtel? Entschuldigen Sie.« Er sah wieder in die Zeitung. Er leckte seine Lippen und blätterte um. Wagenbach rieb sich die Augen. »Meine Frau fand das auch.« Wagenbach räusperte sich. Es klang merkwürdig. Die Motoren hatten ihre Tonlage verändert. Für einen Augenblick stieg ein schwindelerregender Anfall von Angst in ihm auf. Er atmete tief durch, es wurde besser. Er beschloss, nicht zu antworten. Der Mann sah auf. »Entschuldigen Sie, das war nicht höflich von mir.« »Schon gut«, sagte Wagenbach. »Ich wollte Sie nicht kränken.« »Schon gut«, sagte Wagenbach. »Jeder hat das Recht auf seinen Geschmack, nicht?« Der Mann zuckte die Achseln und sah wieder in die Zeitung. Wagenbach schloss die Augen. Er fühlte sich eingeschlossen in warme Dunkelheit. »Dilettantisch«, sagte die Stimme neben ihm. Er zuckte zusammen. »Dilettantisch«, wiederholte die Stimme. »Vor 2 Monaten in Wallenstein, mein Gott, Sie haben einen Clown aus ihm gemacht, wissen Sie das? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und Ihr Auftritt? Was ist damit?« rief Wagenbach, öffnete die Augen. Er war besonders stolz auf diesen Auftritt. Er hatte ihn lange geprobt. Er war dafür viel gelobt worden. »Nichts«, sagte der Mann, »nichts. Entschuldigen Sie.« Er leckte sich die Lippen und blätterte um. »Dieser Auftritt war einer meiner besten Momente, ob Sie es glauben oder nicht.« »Doch, das glaube ich schon.« »Was?« »Dass es einer Ihrer besten Momente war, das glaube ich Ihnen schon.« Wagenbach schloss die Augen. Er würde sich nicht mehr bewegen. Er würde so tun, als wäre er eingeschlafen. Er wollte nicht diskutieren. Er wollte keinen Streit mit diesem Menschen. Er wollte einfach den Flug überstehen. Seine Angst war stärker geworden. Ihm war schwindelig. »Nach Wallenstein habe ich zu meiner Frau gesagt, siehst du?« Und sie hat geantwortet, »Oh ja, mehr war nicht nötig.« Wagenbach atmete gleichmäßig. Er rührte sich nicht. Er hörte sehr deutlich die Motorengeräusche, das Murmeln der Passagiere, die Stimme der Stewardess. »Mein Vater war auch dort, eine Woche später. Ich habe ihn angerufen und gefragt, na, und er hat gesagt...« Der Mann lachte. »Nein, das erzähle ich lieber nicht.« Er räusperte sich. »Bitte entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht stören.« Wagenbach hörte das Rascheln von Papier und dann nichts mehr. Er öffnete einen Spalt breit die Augen. Er sah seine beiden Schuhspitzen und zwischen ihnen den Boden des Flugzeugs. Plötzlich wurde ihm klar, dass darunter nichts war. Nichts. 10 Kilometer tief. Nur Luft und Helligkeit und Leere. Ein Anfall von Panik ließ ihn aufstöhnen. Er rieb sich die Schläfen. »Ist dir nicht gut?« »Doch, alles in Ordnung.« Wagenbach drehte sich nach der Stewardess um. Er hätte gerne eine Tasse Kaffee gehabt oder auch etwas Stärkeres, aber plötzlich war sie nirgendwo zu sehen. »Soll ich Ihnen etwas zu trinken besorgen? Sie sehen schlecht aus.« »Nein«, sagte Wagenbach, »es geht schon.« »Wollen Sie eine Zeitschrift? Ich habe noch einen Newsweek.« »Nein, danke.« Der Mann zuckte die Achseln. »Bitte. Wissen Sie, in der letzten Folge von Musikstunde sahen Sie auch schon etwas krank aus. Meine Frau sagte, ihm wird doch nichts fehlen, und ich sagte, keine Angst, eben nicht. Aber jetzt, wo ich Sie aus der Nähe sehe, mache ich mir doch Sorgen.« Wagenbach sah sich um. Wo war die Stewardess? »Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, für diese Sendung zu unterschreiben? Ich meine, ein Schauspieler wie Sie, irgendwie sind Sie doch auch ein Schauspieler, nicht wahr? Ich meine, irgendwie theoretisch. Also warum? Wegen dem Geld?« Wagenbach rieb sich die Augen. Jetzt fiel ihm das Atmen schwer. Er öffnete den Mund, aber seine Stimme gehorchte ihm nicht. Das Flugzeug schien sich zu neigen. Er spürte es ganz deutlich. Es neigte sich. »Aber warum? Sie verdienen doch auch so genug. Viel zu viel, oder? Ich meine, wozu diese verdammte Raffgier auf Kosten Ihrer Reputation, auf Kosten... wissen Sie, wie lächerlich Sie dort wirken, in dieser idiotischen Dekoration? Hey!« rief Wagenbach. Die Stewardess blieb stehen. »Eine Tasse Kaffee.« »Tut mir leid, aber wir sind schon im Landeanflug. Ich darf nichts mehr servieren. Bitte«, sagte Wagenbach, »bringen Sie mir eine Tasse Kaffee.« »Tut mir leid, das sind die Vorschriften.« »Wissen Sie«, sagte Wagenbach heiser, »wer ich bin?« »Nein.« Sie drehte sich um und ging weiter. »Hätten Sie es mir doch vorhin gesagt, als ich gefragt habe. Da wäre noch Zeit gewesen. Stattdessen versuchen Sie, Stewardessen zu beeindrucken. Glauben Sie, die sieht Musikstunde? Glauben Sie, irgendwer sieht Musikstunde? Ich meine, diese Sendung wäre sogar ohne Sie schlecht.« Wagenbach holte Luft. »Ich verbitte mir«, schrie er. Aber es kam nicht als Schreien heraus, nur als ein seltsames Krächzen. »Ihre Beleidigungen und...« »Entschuldigen Sie«, sagte der Mann, »Sie haben völlig recht.« Er blickte Wagenbach an und nahm seine Brille ab und faltete sie zusammen und sah plötzlich sehr bekümmert aus. »Da sitzen Sie im Flugzeug und wollen nicht reden und fühlen sich nicht gut. Nur weil ich kein Anhänger von Ihnen bin, nehme ich mir heraus. Entschuldigen Sie.« »Schon gut.« »Nein, es ist nicht gut. Es ist eine Unverschämtheit. Es ist... Bitte, sagte Wagenbach leise, lassen Sie mich in Ruhe. Über ihm leuchtete das Rauchverbotszeichen auf. Die Stewardess ging sehr schnell vorbei, zu schnell. Etwas schien nicht in Ordnung zu sein. Einmal fand ich sie sogar gut, ziemlich gut, für ihre Verhältnisse. Das war in Nathan der Weise, vor 5 Jahren, als sie den Tempelherrn gespielt haben. Das war eine Rolle, die nicht einmal, soll ich Ihnen mit dem Gurt helfen? Nicht einmal Sie verderben konnten. Wagenbach tastete nach dem Gurt und schloss ihn. Er spürte, wie die Maschine sank. Er sah, wie die Spielzeuglandschaft unter dem Fenster sich näherte. Die Häuser wuchsen, nahmen kompliziertere Formen an. Die Motoren schienen lauter zu werden. Ein Hubschrauber raste unter ihnen vorbei. Das Flugzeug schwankte. Die Angst schnürte ihnen den Atem ab. Nicht einmal ein dilettantischer, unbegabter, vollständig unbegabter, nicht einmal ein Laiendarsteller wie Sie, der... Wagenbach beugte sich vor. Seine Stirn berührte die Sitzlehne vor ihm. Die Motoren brüllten. War das der Absturz? Nicht einmal seinen Text lernen kann der nicht. 2 Sätze, ach, was sage ich, nicht einmal unbegabt wie ein Stein. Dann spürte er einen Schlag von unten gegen den Boden der Maschine und ihm war, als wäre alles vorbei, alles für immer. Und sogar zu blöd, um seinen Text zu lernen. Früher habe ich abgeschaltet, wenn Sie im Fernsehen waren. Jetzt schalte ich extra ein. Es ist so komisch, so komisch. Wagenbach sah aus dem Fenster. Dort lief schon die Landebahn vorbei. Die länglichen gelben Linien. Und sie wurden langsamer. Und das Flugzeug bremste und bremste stärker. Er spürte die Kraft, die ihn aus seinem Sitz in den Gurt drückte. Und jetzt standen sie. Wagenbach rieb sich die Augen und begriff allmählich, dass es vorbei war, dass sie standen, dass er lebte. Er öffnete seinen Gurt und dann mit einem Ruck stand er auf. Der Boden schien zu schwanken, ihm war sehr schwindlig. Sein Nachbar sah zu ihm auf, sein Schnurrbart glänzte feucht. Seine Haare sahen zerwühlt aus, seine Augen waren schwarz und rund. »Bitte«, sagte er, »entschuldigen Sie.« »Was?« »Bitte, entschuldigen Sie, ich habe mich unmöglich benommen. Lassen Sie mich durch«, sagte Wagenbach. Er schob sich an ihm vorbei und ging zur Tür. Er war der Erste, und sie war noch verschlossen, und er musste warten. »Tolle Landung«, sagte die Stewardess. »Nicht wahr? Sanft wie im Lehrbuch.« Dann öffnete sich die Tür, und er konnte hinaus. Ihm war immer noch schwindelig, er atmete tief ein und aus, und er ging so schnell er konnte. Durch einen, durch noch einen Gang, durch die spiegelnden Hallen zur Gepäckausgabe. Das Förderband trug einen fremden Koffer nach dem anderen vorbei, und da war seiner. Er griff zu, riss ihn an sich und ging auf den Ausgang zu. Die 2 Türflügel öffneten sich automatisch. Jemand legte ihm die Hand auf die Schulter. Er fuhr herum. Sein Nachbar aus dem Flugzeug. »Wissen Sie«, sagte er, »es ist die Angst, die Flugangst. Sie ist fürchterlich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich... Und da mache ich eben manchmal, verstehen Sie?« »Nehmen Sie«, sagte Wagenbach, »Ihre Hand weg.« Der Mann trat einen Schritt zurück. »Und im Grunde finde ich Sie gar nicht schlecht. Nicht so schlecht, zum Beispiel in Virginia Woolf. Auch nicht direkt gut, natürlich, aber immerhin. Also im 2. Akt waren Sie nicht so übel, obwohl...« Wagenbach drehte sich um und hob die Hand. Aber kein Taxi hielt. Ihm war heiß. Er schwitzte. »Obwohl Sie 2 oder 3 Mal in die falsche Textpassage gekommen sind und als Sie es dann korrigieren wollten, das war lustig.« Und da hielt doch ein Taxi. Er riss die Tür auf, sprang ins Auto und nannte den Namen seines Hotels. Sie fuhren los. Wagenbach unterdrückte den Wunsch, sich umzudrehen. Er rieb sich die Stirn. Er hatte Kopfschmerzen. Am Straßenrand waren Gebäude, aber sie sahen alle gleich aus und fremd und uninteressant. Das Hotelzimmer kam ihm klein und unbequem vor. Er stellte den Koffer ab, überlegte und griff nach dem Telefonhörer. Er zögerte ein paar Sekunden, dann wählte er auswendig die Nummer seines Agenten. »Hallo«, sagte er, »ich bin es, ich bin angekommen. Also, was haben wir für Termine?« Eine Minute lang hörte er zu. Eine erregte, elektrisch verzerrte Stimme sprach auf ihn ein. Er senkte den Hörer und sah aus dem Fenster. Am Straßenrand stand ein Baum und ein einzelnes, dickes Kind spielte unbeholfen mit einem Fußball. »Ja«, sagte er dann, »ich verstehe, ich verstehe. Eine Frage.« Das Kind trat gegen den Ball. Er rollte davon, prallte gegen den Baum und blieb liegen. Das Kind starrte ihn hilflos an. Ein Taxi fuhr vor und hielt. Jemand stieg aus. Wagenbach wandte sich schnell ab. »Eine Frage. Können wir noch absagen?« Töten. Er war immer da und er schien immer da gewesen zu sein. Ein Schäferhund, groß, mit hellem, etwas strähnigem Fell, mit spitz aufstehenden Ohren und länglichen roten Augen, in denen nichts zu sehen war als stumpfe Bosheit. Und natürlich die Zähne. Was für Zähne. Vor 3 Jahren hatte es ihn schon gegeben, auch vor 5 und sogar vor 10. Immer hatte er hinter dem Zaun gestanden und einen angestarrt und dann langsam die Zähne entblößt mit einem leisen, dunklen Vibrieren in seiner Kehle. Das hatte einen Schatten geworfen. Auf jeden Tag, auf jede Nacht. Denn nachts hörte man das Bellen. Er bellte Autos an oder den Halbmond oder Gestalten seiner Träume. Er gehörte dem Nachbarn, einem dicken und verschwitzten Menschen, der selten sprach und stolz darauf war, dass sein Hund morden konnte. Man hatte auch vor ihm Angst gehabt, aber wahrscheinlich bloß deshalb, weil sein Bild mit dem des Hundes verbunden war. Der Hund war das Böse, das Lauernde, die Gefahr am Rand jedes Augenblicks. Man hatte gehofft, er würde einmal verschwinden oder sterben, aber er war geblieben. Er schien unsterblich zu sein. Am schlimmsten waren die Sommerferien. Wenn das Gras gelbe Hitze ausströmte und der Himmel nahe und schwer war und wie aus warmem Metall und die Zeit nicht verging und sich nichts rührte, nirgendwo in der Welt. Und man saß auf dem Boden, blätterte in Comicheften und hörte dem Fernsehen zu. Hinschauen lohnte sich nicht. Das Geräusch der Autos unter der Brücke war gleichmäßig wie fließendes Wasser. Dazu das Gebell und hin und wieder ein Flugzeug. So war es mit 10, mit 11, mit 12. Nichts schien sich ändern zu können. Und mit 13 und mit 14. Er gähnte. Er gähnte noch einmal und sah auf die Uhr. Es war kaum später als eben vor einer Viertelstunde. Die Sonne glühte, spiegelte sich im Fensterbrett. Eine kleine Spinne lief die Wand hinauf. Er gähnte noch einmal. Seine Schwester blätterte eine Seite in einer Zeitschrift um. Der Fernseher murmelte. Jetzt gähnte sie auch. Sie war 2 Jahre älter, sie trug einen kurzen Rock, ein ärmelloses Hemd. Ihre Brüste waren weißlich, nicht besonders groß, aber deutlich erkennbar. Er sah langsam auf. Aber sie beachtete ihn nicht. Die Spinne hatte die Decke erreicht, zögerte, schien sich in einen Fleck auf der Tapete zu verwandeln. Im Fernsehen lief mit Musik eine Waschmittelwerbung. Eine Hausfrau lächelte, schwenkte ein Handtuch. »Wann«, fragte er, »gibt es Essen?« Sie antwortete nicht. Nebenan bellte der Hund. Auf dem Fensterbrett tauchte ein Schatten auf, vierbeinig, umstrahlt im Gegenlicht, eine Katze. Musste jemandem aus der Nachbarschaft gehören. Ihr Schwanz strich über das Glas, ihre Bewegungen waren weich, seltsam, zärtlich. Sie sprang vom Fensterbrett, verschwand in der Helligkeit draußen. Im Fernsehen war ein Mann zu sehen, dünn, blass, mit einem Rollkragenpullover. In der Küche nebenan klirrte etwas und zerbrach. »Fragen«, sagte der Mann, die sich uns stellen, denen wir uns stellen müssen, weil wir alle...« Seine Stimme klang etwas zu hoch und seltsam brüchig, als wäre der Lautsprecher nicht in Ordnung. »Augustinus spricht von einem Mangel, einem Fehlen, gewissermaßen einer Lücke. Wir nennen es böse, aber das ist irreführend. Es ist bloß eine Abwesenheit von Gutem, nichts Eigenständiges, nichts Wirkliches.« »Mach das aus«, sagte seine Schwester und blätterte um. Die Spinne war verschwunden. Aus der Küche kam ein scharrendes Geräusch. Scherben wurden aufgekehrt. »Weil sein Wesen eben der Mangel ist und die Abwesenheit. Darum ist es ohne Kraft, wie ohne Wirklichkeit, wie ohne... Mach das aus!« Er wollte nicht. Nicht etwa, weil es ihn interessierte, sondern bloß, weil er niemals tat, was sie ihm sagte. Ein Schmetterling schlug gegen die Fensterscheibe, seine Flügel glänzten dunkelrot, in den Sonnenstrahlen wirbelten silberne Staubkörnchen. Er gähnte, Tränen traten in seine Augen und das Zimmer zerfloß in hellem Nebel. Er tastete nach der Fernbedienung. Es lohnte sich nicht, einen Streit anzufangen, nicht deswegen. Er drückte auf den Ausschaltknopf. Der Mann im Pullover verschwand in einem elektrischen Aufblitzen. Der Bildschirm war wieder schwarz und ein Spiegel des Fensters, des Sofas darunter und seiner eigenen hockenden Gestalt. Klein gewachsen, zu klein, alle sagten das. Die Haare nicht gekämmt, ein zerknittertes Hemd. Er stand auf. Seine Beine taten weh, das linke kribbelte, es war beinahe eingeschlafen. Er ging zur Tür, seine Schwester sah nicht auf, als er vorbeiging, und trat hinaus, in den Garten. Er kniff die Augen zusammen, die Helligkeit war stechend, sie brannte in seinem Kopf. Die warme Luft fühlte sich an wie eine stockende Flüssigkeit. Er machte einen Schritt, und sie strömte um seine Beine, seine Arme, seinen Hals. Er stand da und wartete, um sich daran zu gewöhnen. Vor ihm war der Rasen, 5x10 Meter, dahinter ein grüner Drahtzaun. Hinter dem Zaun, nicht hinsehen, bewegte sich etwas, der Hund. Vor dem Zaun waren Blumen und sie schwankten hin und her, obwohl kein Wind wehte. Etwas Wind wäre gut gewesen. Und auf der Wiese, genau in der Mitte, lag die Katze. Eigentlich lag sie nicht, sondern sie kroch. Mit dem Körper auf dem Boden und tief gesenktem Kopf und leicht gekrümmten Beinen. Es war eine schwimmende Bewegung, lautlos, und ihre Schnurrbarthaare und die Haare auf ihren Ohren glitzerten, und an ihren Pfoten schienen, aber vielleicht war das eine Täuschung, die Krallen weit ausgefahren. Der rote Schmetterling landete im Gras, zögerte einen Moment und flog weiter. Er blitzte auf wie eine winzige Flamme. Und dort war eine andere Katze. Sie war größer und hatte langes, flauschiges Fell. Die beiden starrten einander an, geduckt aus runden Augen. Etwa 2 Meter oder weniger voneinander entfernt. Und die Hitze und das Gleißen und die unbewegte Luft. Die eine Katze fauchte leise, die andere wich zurück, nicht viel, nur ein paar Zentimeter. Er hörte seine Schwester lachen. Er drehte sich um. Sie hatte die Zeitschrift weggelegt, lehnte sich zurück und sah grinsend durch die offene Tür. »Die spielen ein wenig«, sagte sie. »Männchen und Weibchen.« Da machte eine Katze einen Satz und die andere wich fauchend zurück, aber nicht viel. Und dann für einen Moment wurden sie zu einem rollenden, kreischenden Pelzknäuel. Dann löste sich die eine und rannte, und die andere folgte ihr auf die Büsche zu, und dann verschwanden sie, und eine Weile bewegten sich raschelnd noch die Büsche, und kleine Blätter rieselten zu Boden, und der Hund nebenan bellte. Dann war es vorbei. Alles war ruhig, nur ein Auto auf der Straße heulte auf, falsch geschaltet. Und dort war noch einmal der Schmetterling. Seine Schwester lachte noch. Er zuckte die Achseln und ging. Durch das Gartentor auf die Straße. Hier war niemand. Der Asphalt glänzte, auf den Kühlerhauben der abgestellten Autos malten sich Sonnen. Vor jedem Zaun stand eine schwarze Mülltonne. In der Luft war ein schwacher Geruch von Essen, von Braten und Gemüse. Überall kochten sie jetzt. Er schob die Hände in die Hosentaschen und schlenderte los. Für ein paar Schritte begleitete ihn auf der anderen Seite des Zaunes der Hund. Schweigend und aufmerksam, er bemühte sich, nicht hinzusehen. Der Hund gab ein tiefes, seltsames Geräusch von sich, nicht ganz ein Knurren. Er ging schneller, nun war es ein anderer und noch ein anderer Zaun. Er seufzte erleichtert. Da blieb er stehen, bückte sich und hob etwas auf, einen länglichen roten Ziegelstein. Sein Fuß tat weh, es war ein scharfer und brennender Schmerz. Wieso zum Teufel lag dieser Stein hier? Er wollte ihn fallen lassen, aber dann ging er weiter und behielt ihn in der Hand. Er fühlte sich rau und fest an, seltsam angenehm. Die Straße hob sich, stieg an, mündete in eine Brücke. In der Mitte, es war genau die Mitte, erkennbar an dem kleinen weißen Strich auf dem Geländer, blieb er stehen. Er hatte den Strich selbst gemacht, schon vor vielen Jahren. Da unten war die Landstraße zu beiden Seiten gesäumt von Bäumen, von knollig grünen Ulmen mit schillernden Blättern, keines rührte sich bis zum Horizont, und das war beinahe schön. Jetzt kam ein Auto, ein wachsender Punkt, er nahm Form an, bekam Konturen, näherte sich brummend, verschwand mit einem zischenden Geräusch, als ob jemand Luft einsog, unter der Brücke, tauchte auf der anderen Seite wieder auf, das Brummen wurde tiefer, das Auto schrumpfte, zerfloss im Licht, war weg. Eine Weile war es ruhig, bis das nächste Auto kam. Als ob irgendjemand es regelte, darauf achtete, dass sie den richtigen, minutenlangen Abstand hielten. Es war meistens so. Er schwitzte nicht, trotz der Hitze, denn sie war ganz trocken, ohne Feuchtigkeit, vollgesogen nur mit Licht, mit heller Wärme. Aber etwas Wind wäre gut gewesen. Er lehnte sich an das Geländer, erschrak, riss die Arme zurück. Der Schmerz biss in seine Haut und ließ langsam nach. Das Eisen, er fasste es noch einmal an, vorsichtig mit einem Finger, glühte. Man konnte es nicht berühren. Rechts von der Straße waren Häuser mit Dächern, roten Schornsteinen, Fernsehantennen. Links waren Wiesen, braune, nicht bepflanzte Äcker und dann Hügel, Hügel bis zum Horizont. Niedrige grüne Wellen wie festgefroren im Erdboden. Der Stadtrand. Hier geschah nie etwas. Hier war es ruhig und friedlich und ereignislos. So etwa musste es dort sein, wo man war, wenn man tot war. Wo nichts passierte, nie wieder. Zu seiner Rechten war die Stadt. Eine Kleinstadt und er kannte jede Straße, jedes Haus. Aber das bedeutete nicht viel. Weg von hier. Wenn man weg könnte. Egal wie und egal wohin, nur weg von hier. Er setzte sich. Der Asphalt war hart und warm. Er konnte zwischen den Stäben des Geländers hindurchsehen wie durch Gitter, als wäre er eingesperrt, und seine Beine hingen über die Brückenkante in die Tiefe. Und wenn er sie bewegte, konnte er die Luft fühlen, und das war fast wie Wind und kühl und angenehm. Ein Auto zog heran, zischte, zog davon. Ein Flugzeug brummte, beschrieb eine Kurve auf die Sonne zu und verbrannte. Noch ein Auto. Dann war es still. Links von ihm, in den Feldern, zirpten Grillen. Er sah auf die Uhr. Es war noch immer nicht später geworden. Er schloss die Augen. Es schien keine Zeit mehr zu geben. Und plötzlich fiel ihm auf, dass man nie aus der Gegenwart hinaus konnte. Niemals. Dass man immer eingesperrt war in einen einzigen, nie wechselnden, nie sich ändernden Moment. Er stöhnte leise. Und da wusste er, dass etwas geschehen würde, dass etwas geschehen musste, bald. Er wollte die Augen nicht öffnen. Es war angenehm so, hell und dunkel zugleich, warm die Grillen zirpten. In der Nähe bellte der Hund. Er atmete tief ein und aus, dann musste er gähnen. Einen Augenblick lang fühlte er, wie es wäre, wenn es ihn nicht gäbe, wenn er nicht da wäre. Eine weite und unveränderte Welt. Derselbe Himmel und diese Straße und derselbe wellige Horizont und seine Schwester und seine Mutter in der Küche und die beiden Katzen im Garten und der Hund nebenan und dieser Ziegelstein und sogar die Ameise, die ihm ebenso vielbeinig über die Hand gekrochen war. Bloß er nicht. Seine Hand juckte, er öffnete die Augen. Da war wieder die Ameise. Er streckte die Hand aus, schüttelte sie und die Ameise war verschwunden. Vermutlich hinuntergefallen auf die Straße, ein ungeheurer Sturz für sie, ein unendlicher fast. Er musste lächeln, dann wurde er ernst. Und plötzlich war ihm kalt. Jetzt wusste er, was passieren würde. Er zog die Beine ein zwischen den Stäben hindurch und stand langsam auf. Seine Knie schmerzten. Und nun schwitzte er auch, obwohl er ja fror. Dafür also, dachte er, habe ich ihn aufgehoben. Er sah sich um. Niemand rechts und niemand links, schlafende Autos, Mülltonnen, kein Mensch. Und neben der Landstraße waren bloß Bäume. Mittag. Hierher kam jetzt niemand und die, die hier wohnten, waren in ihren Wohnzimmern und aßen. Auch bei ihm würde es bald Essen geben. Er musste sich beeilen. Seine Hände zitterten. Er wusste, dass etwas in ihm in der letzten Sekunde versuchen würde, ihn zurückzureißen und den Moment vorbeigehen zu lassen, um ihn zu zwingen, zu bleiben, was er war. Er schwitzte noch stärker. In seinen Schläfen klopfte es und es rauschte in seinen Ohren und die Straße vor seinen Augen flimmerte wie auf einem schlechten Fernseher. Er hörte seinen Atem und sein Herz. Er wollte einen Schritt machen, aber dann ließ er es, weil seine Beine ihm nicht verlässlich vorkamen. Es fiel ihm schwer, den Stein festzuhalten. Da hörte er etwas. Das ferne, sich nähernde Geräusch eines Autos. Er richtete sich auf. Es war weiß und lang und trug einen blinkenden Mercedes-Stern auf dem Kühler. Die Straße schien ihm jetzt klarer sichtbar, deutlicher und schärfer gezeichnet in ihren Konturen. Er atmete ein und wusste, er würde erst wieder ausatmen, wenn es vorbei war. Es war schon fast da. Es fuhr ziemlich schnell. Über das Dach zogen die Schatten der Bäume ein rhythmisches Flackern. Die Windschutzscheibe war tiefblau gefärbt vom Himmel. Wer wohl, dachte er, darin sitzt? Und er wusste sofort, dass diese Frage ihn nicht mehr sein Leben lang nicht verlassen würde. Er streckte die Hand aus, die rechte, die den Ziegelstein hielt, weit über die Brüstung. Es musste der richtige Moment sein, genau gezielt und abgeschätzt. Er kniff ein Auge zu, die Straße schien näher zu rücken. Auf dem Autodach schwebte die Sonne, es würde gleich da sein. Der Ziegelstein war rau und ziemlich schwer und zerrte abwärts. Und gleich, noch nicht, würde es soweit sein, noch nicht. Und seine Schwester fiel ihm ein und, seltsam, der Mann im Fernsehen, noch nicht, jetzt. Eine Sekunde lang hatte er befürchtet, dass seine Hand sich weigern, sich einfach nicht öffnen würde, aber es ging ganz leicht. Dann schien es noch, als ob der Stein hier bleiben könnte, bewegungslos, einfach nicht fallen. Er war da, noch immer da. Dann fiel er doch. Das Auto zog heran, der Stein fiel zwei klare geometrische Bewegungen, zwei Linien, die sich treffen würden, die einem Punkt zustrebten und plötzlich eigenartig langsam. Und der Stein schrumpfte und das Auto wuchs und vielleicht, dachte er noch, würde er es verfehlen oder zu früh aufschlagen oder zu spät. Aber er traf genau. Ein wachsender, dunkler Schatten vor dem Blau in der Scheibe und dann mit einem singenden Ton sprang er weg, als wäre er auf etwas Weichem, Federndem aufgekommen, beschrieb eine kleine Kurve und rollte an den Straßenrand. Und der Himmel auf dem Glas war plötzlich durchschnitten, zerteilt. Und jetzt löste sich die Scheibe auf, verschwand in einem schwarzen wachsenden Loch, während das Auto sich nach rechts bewegte, seitwärts, dem anderen Straßenrand zu. Dann war es unter der Brücke. Noch hatte er nicht ausgeatmet. Er drehte sich um und rannte los über die Straße zum Geländer gegenüber. Das Auto war schneller als er. Als er angekommen war, war es schon 10 oder mehr Meter weiter und ganz links, und jetzt erst quietschten die Bremsen. Und da war ein Baum, und er wich nicht aus, und mit einem Knall, ein sinnloser Reflex ließ ihn den Kopf einziehen, drückte sich die Motorhaube dagegen, zerknitterte, verformte sich, als wäre sie aus etwas Weichem, aus Knetmasse. Die Hinterräder malten 2 geschwungene schwarze Striche auf den Boden. Sie fuhren noch, drängten vorwärts, und die Hinterseite, Heck und Kofferraum und eine hektisch schwankende Antenne, beschrieb einen Halbkreis um den Baum. Das Auto drehte sich weiter, Kieselsteine spritzten auf, die Sonne blitzte in einem Fenster, und die Bremsen quietschten noch, und dann löste es sich von dem Baum, glitt rückwärts davon auf einen Gartenzaun zu. Der Zaun ächzte und fiel, fiel als Ganzes. Vögel flogen auf, flatterten keifend über dem Auto, dem stehenden Auto. Es stand in einem Vorgarten, die Hinterräder auf einem Blumenbeet, die Vorderräder auf dem Rasen, unter ihm der gefällte Zaun. Die Motorhaube war tief und rund eingedrückt, die Windschutzscheibe fehlte. Es war ganz still. Die Grillen zirpten nicht mehr. Nichts rührte sich, nirgendwo, an keinem Ort der Welt. Die Vögel, es waren 3, landeten nebeneinander auf der Wiese. Er atmete aus. Er fühlte sich ein- und aus- und einatmen und spürte, wie sich das Bild vor ihm, Auto und Zaun und die 3 Amseln, in sein Gedächtnis brannte. Es würde da sein, von jetzt an, für immer, das wusste er. Jetzt flatterte einer der Vögel in die Höhe, und plötzlich öffnete sich ganz langsam, gezogen von nichts als ihrer eigenen Schwere, die vordere rechte Tür, schwenkte auf, stand offen. Er drehte sich um und rannte los. Aus dem Augenwinkel sah er noch, wie eine Frau aus dem Haus trat und auf das Auto zulief. Gleichzeitig tauchte links in der Ferne ein anderes Auto auf, und plötzlich bellte der Hund und auch die Grillen waren zu hören. Alles kam wieder in Gang. Und er rannte. Den Kopf gesenkt, den Blick auf seine Füße, die abwechselnd auftretenden Turnschuhe geheftet. Keiner durfte sein Gesicht erkennen. Aber nein, dachte er, das war überflüssig. Niemand hatte ihn gesehen. Das Ganze hatte wohl keine 20 Sekunden gedauert. Und es waren bloß 10 Minuten, seit er losgegangen war. Hier war schon das Gartentor. Er blieb stehen, öffnete es, ging hinein. Neben dem Haus leuchteten die Blumen, eine der Katzen rollte über den Rasen, streckte die Beine in die Höhe und schnurrte leise. Er bückte sich und kraulte sie am Hals, sie schmiegte sich an seine Hand. Wind! Ja, das war kühle, bewegte Luft, und sie floss von Osten her, und in ihr klangen gedämpft Motorgeräusche und schon die Töne von Sirenen. Und natürlich das Gebell. Er stand regungslos und sah hinüber, dann lächelte er. In der Garage war es dunkel. Das Licht durch die offene Vordertür reichte nicht ganz aus und eine der 2 Glühbirnen war kaputt und es roch modrig und nach Feuchtigkeit und Benzin. Aber er fand schnell, was er suchte. Auf dem Holzregal lagen alte Geräte, Handschuhe, Drahtspulen. Eine Spinne rannte aufgeschreckt auf die Wand zu und verschwand in einer Ritze. Ihr Netz klebte an seinen Fingern, er biss die Zähne zusammen, um die sich hebende Welle von Ekel niederzukämpfen, und es fiel ihm überraschend leicht, leichter als je. Hier ein Karton, halb voll noch, ein scharf riechendes weißes Pulver, von Kindern fernhalten. Und hier auch ein alter Plastikteller, etwas schmutzig, aber das war egal. Dann ging er zurück ins Haus. Der Fernseher war abgestellt, seine Schwester war nicht mehr da, der Tisch war gedeckt. Er ging in die Küche. Seine Mutter stand am Herd mit Schürze und Löffel und pelzigen Pantoffeln. Er sah sie nicht an. »Geh vom Kühlschrank weg«, sagte sie. »Es gibt gleich Essen. Was nimmst du da?« Nichts, sagte er und machte die Schranktür wieder zu. Er hielt die Wurst so, dass seine Mutter sie nicht sehen konnte. Nichts, sagte er noch einmal und ging hinaus. Er setzte sich ins Gras und lehnte seinen Rücken an die Hauswand. Dann schnitt er die Wurst in dünne Scheiben, sie wurden nicht sehr dünn, und fast hätte er sich geschnitten. Sehr vorsichtig, um nichts zu verschütten, füllte er den Teller mit dem Rattengift aus dem Karton. Er rührte mit dem Zeigefinger um, Pulver und Wurstscheiben gut mischen, gleichmäßig verteilen. Er stand auf. Der Wind war stärker geworden, er musste die Hand über den Teller halten. Etwas Pulver wehte trotzdem davon, eine Wolke aus weißem Staub. Der Geruch der Tulpen war sehr kräftig geworden. Die Katze sprang einem roten Schmetterling nach, vielleicht noch demselben. Er beugte sich über den Zaun. Das hatte er noch nie getan. »Hey«, rief er, »hörst du mich? Hey!« Und da war er. Ein heranstürmender, knurrender Schatten. Er warf sich gegen den Zaun so fest, dass dieser in all seinen Drahtmaschen quietschte. »Gut«, er kniete sich hin, »hast du Hunger?« Unter dem Zaun war ein schmaler Spalt, 5 Zentimeter vielleicht. Früher hatte er befürchtet, der Hund könnte einmal durch ihn herüberkriechen. Aber für einen Teller war er doch breit genug. Und auch, um den Teller nachher zurückzuholen. Er würde keine Spur hinterlassen. Er stand auf, der Hund sah ihn an aus seinen roten Augen. Jetzt fletschte er nicht mehr die Zähne und er knurrte auch nicht. Das war das letzte Mal. Nach so langer Zeit, das letzte Mal. Der Hund senkte den Kopf, die Ohren spitz und aufgerichtet und begann zu fressen. Er drehte sich um, schob die Hände in die Taschen und schlenderte auf das Haus zu. Die Sirenen waren noch da, auf- und abschwellend, und wenn man genau hinhörte, konnte man 2 verschiedene unterscheiden, Polizei und Ambulanz. Sicher, die nächsten Tage würden aufregend sein, noch war es möglich, dass sie ihn fanden. Aber schlimmstenfalls würde er leugnen, alles leugnen, und sie würden nichts beweisen können. Der Stein war zu rau für Fingerabdrücke. Er wusste plötzlich, dass er ihnen gewachsen war, ihnen allen. Die Katze sprang und griff zu, aber der Schmetterling stieg höher und höher, funkelnd, und verschwand in der Sonne. Die Tür stand offen, er trat ein und blieb stehen. Er spürte noch die Wärme von draußen auf seinem Rücken und zugleich brauchten seine Augen ein paar Sekunden, um sich auf das Zimmer einzustellen. 3 Schatten, umrahmt von Dunkelheit, und sie wandten sich ihm zu. Dann sah er schon deutlicher, und es waren bloß seine Eltern und seine Schwester. Sie saßen am Tisch, er sah seine Schwester an und bemerkte, dass sie seinem Blick auswich. »Setz dich«, sagte jemand, wahrscheinlich seine Mutter. »Ja«, sagte er. Aber einen Moment blieb er noch stehen. Von draußen kam ein seltsames Geräusch, es klang wie ein Jammern, hoch und nicht ganz menschlich. »Komisch«, sagte seine Mutter, »das muss der Hund sein. Setz dich doch.« Und er setzte sich wirklich. Er würde noch eine Weile tun, was sie ihm sagten, und er würde hier bleiben. Jetzt machte es nichts mehr aus. Er war stärker als sie. Er war stärker als die meisten Menschen, die er treffen würde. Er lehnte sich zurück und atmete tief ein und aus und fühlte den kalten Glanz um sich, eine Art Macht, eine Art Heiligkeit. Es gab etwas, das sie nicht kannten, aber er schon. Und es war etwas Großes. Er lächelte immer noch. Jetzt fiel es ihm leicht. »Wunderbares Wetter, nicht?« sagte seine Mutter und legte ihm irgendetwas auf den Teller. »Genau richtig für die Ferien. War das nicht ein schöner Vormittag?« Er blickte sie an, ganz direkt, aber sie sah plötzlich woanders hin. Er überlegte einen Moment. »Doch«, sagte er dann. Er war ziemlich gut. Schnee. Die Sitzung dauerte schon viel zu lange. Die Zahlen auf den zwei Wandtafeln lösten sich in Schlangenlinien auf, leergeschriebene Kugelschreiber lagen auf dem Tisch und in den Aschenbechern häuften sich die Zigarettenstummel. Direktor Lessing schloss die Augen, senkte den Kopf und rieb sich die Schläfen. Hansen sprach jetzt seit mindestens einer halben Stunde und seine Worte verformten sich in Lessings Geist zu eigenartigen Lautgebilden. Es war das Übliche. Die Konkurrenz entwickelte undurchschaubare Pläne, die Prognosen waren nicht die besten und in die Kalkulation schlichen sich Schwierigkeiten ein. Hansen und Mülheim waren sich nicht einig und Berger hielt die Extrapolation der Kurve vom vergangenen Quartal für irreführend. Von den Zigarettenspitzen stiegen Rauchfäden in die Höhe, kräuselten sich, bildeten komplizierte Verästelungen und lösten sich auf. An der Decke unter den Lampen hingen bläuliche Dunstschwaden. Die Kaffeetassen waren längst leer. Wie spät war es? Lessing wagte nicht, auf die Uhr zu sehen, das wäre doch zu unhöflich gewesen. Jedenfalls war es draußen schon seit langem dunkel. Es musste mindestens 7 sein, vielleicht 7:30. Ein Windstoß schlug so heftig gegen das Fenster, dass die Scheiben und auch die Tassen auf dem Tisch leise klirrten. Hansen unterbrach für einen Moment und Lessing nützte das aus, um nach der Wanduhr zu sehen, 9:15. Mein Gott, saßen sie jetzt wirklich schon 6 Stunden hier? Mit einem Schlag wurden seine Kopfschmerzen heftiger und zugleich auch seine Müdigkeit. Die Dunkelheit presste sich gegen das Fenster. Es musste ein ziemlich schlimmer Sturm sein. Und dabei hatte es ganz anders begonnen. Heute Morgen waren plötzlich dicke weiße Flocken aus dem Himmel geschwebt, sehr langsam und lautlos, ohne jede Ankündigung im Wetterbericht. Jedes Jahr ist es wieder so. Der Himmel ist hell und überraschend nahe und auf die Welt, den Rasen, das Dach des Nachbarhauses, die Hundehütte, die Bäume, legt sich ein weißes Lichtkleid. Die Geräusche hören auf und alles ist für kurze Zeit leuchtend und sauber und schön. Aber es dauert nicht lange. Bald hört man Schneeschaufeln kratzen, Räumfahrzeuge wälzen sich vorbei, Chemikalien verwandeln den Schnee in eine braune Dreckmasse. Und kurz darauf quälen sich auch wieder die ersten Autos durch die Straßen. Gegen Mittag hatte der Wind eingesetzt und dann war mehr Schnee gekommen und mehr Schnee und mehr. Die Kinder waren enttäuscht und frierend aus dem Garten geflohen. Der Wind hatte ihren Schneemann zerstört und die Flocken waren jetzt klein und fest und taten im Gesicht weh. Kurz darauf war auch der Hund ihnen gefolgt, winselnd und mit einer Eiskruste auf dem Fell. Aber die Sitzung war ein Termin, um den man sich nicht drücken konnte. Also den wärmsten Mantel anziehen, Handschuhe, Schal und Pelzmütze. Lessings Villa lag in einer erstklassigen Gegend in der Vorstadt. Im Sommer war das angenehm, im Winter hatte es Nachteile. Der Weg in die Firma war heute nicht leicht gewesen, die Sicht war schlecht, es gab Schneeverwehungen und an ein paar Stellen war die Straße schon ziemlich glatt. Auch Parkplätze waren kaum noch zu finden. Aber die Firma hatte eine eigene Garage. Hansen setzte sich und sah sich befriedigt um. Eigentlich war jetzt ein Einwand von Mülheim fällig, aber der schwieg. Er sah erschöpft aus, seine Krawatte saß schief und sein Bart war zerzaust. Es ist wirklich Zeit aufzuhören, dachte Lessing. Eine kurze Pause begann, alle schwiegen, nur der Sturm war zu hören. So. Lessing holte Luft für das Schlusswort, da hob Berger die Hand und fing an zu reden. Alle starrten ihn an, aber das störte ihn nicht. Er hatte sich ein paar Anmerkungen zu Hansens Thesen notiert. Eine Reihe von Anmerkungen. Viele Anmerkungen. Er redete leise und schnell, versprach sich oft, korrigierte sich, fing von vorne an. Einmal öffnete sich die Tür und Fräulein Perske, die Sekretärin, sah mit zusammengekniffenen Lippen herein. Mülheim hatte den Kopf zurückgelegt und atmete schwer. Frau Dr. Köhler, die Personalchefin, zeichnete ein großes und schiefes Strichmännchen in ihren Notizblock. Aber bevor sie zu den Füßen kam, hörte sie auf. Lessing betrachtete es beunruhigt. Das fußlose Ding machte ihm Angst. Es gelang ihm nicht mehr, Bergers Worten zu folgen. Sie wollten sich nicht zu Sätzen fügen, trennten sich von jedem Sinn ab, schwirrten als Geräusche durch den Raum. Die Schmerzen in seinem Kopf bewegten sich langsam von der einen Seite zur anderen. Ein sanftes Schwindelgefühl floss durch seine Gedanken. Er tastete nach dem Döschen mit seinen Blutdrucktabletten. Für einen Moment kam ihm die irritierende Idee, dass all die Tafeln und Diagramme und der Computer und die Telefone Attrappen sein konnten, Teile einer geschickt aufgebauten Dekoration und dass alle hier es wussten. Er sah sie an, einen nach dem anderen. Aber ihr könnt aufhören. Ich habe es entdeckt. Und dann fand er die Tabletten und es ging vorbei. Er war wohl einfach überlastet. Ja, wenn man Ferien machen könnte, sich ausruhen, spazieren gehen und schlafen, viel schlafen. Aber in den nächsten Monaten war dafür keine Zeit, es musste auch so gehen. Man musste sich einfach zusammennehmen und sich gerade halten. Zum Teufel, er würde so lange durchhalten wie jeder von ihnen. Und notfalls noch eine Stunde länger. Da erst bemerkte er, dass alle ihn ansahen. Hansens spiegelnde Brillengläser, Mülheims Bart, Bergers frisch lackierte Haare, Frau Dr. Köhlers spitze Nase. Er erschrak, dann wurde ihm klar, dass sie darauf warteten, dass er die Sitzung beendete. Mein Gott, endlich! Jetzt schnell, bevor noch jemand einen neuen Einfall hatte. Na schön, hörte er sich sagen, dann räusperte er sich und sagte noch einmal, na schön. Der Wind rüttelte am Fenster, wieder klirrten die Tassen, ein Bleistift rollte mit einem leisen, hölzernen Geräusch auf die Tischkante zu und stürzte, von niemandem aufgehalten, lautlos ab. Lessing sah ihn nicht auf dem Teppich ankommen, kein Aufprall war zu hören. Er rieb sich die Augen. Dann sagte er zum dritten Mal, na schön. Wir haben heute doch einige wichtige Punkte klären können. Und bei den übrigen werden wir sicher... Die Lampen flackerten. Plötzlich kam von draußen ein dumpfer metallischer Knall. Lessing wandte sich zum Fenster, aber die anderen schienen nichts bemerkt zu haben. Sicher eine Lösung finden. Meine Herren und meine Dame, er machte diesen Scherz oft, diesmal zum ersten Mal lächelte niemand, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wünschen Sie uns vor allem eine gute Fahrt, sagte Berger. Wird nicht leicht werden. Fräulein Perske war eingetreten und nickte. Ich habe gerade die Nachrichten gehört, überall Unfälle. Vielleicht sollten Sie hier bleiben. Berger lachte. Meinen Sie hier übernachten? Also wenn Sie dazu Lust haben. Er grinste und ging hinaus. Mülheim sah ihm ärgerlich nach, murmelte etwas und folgte ihm. Die Garage war fast leer. Lessing suchte in seinen Manteltaschen nach dem Schlüssel und atmete tief ein, um Sauerstoff in seinen Körper zu pressen. Sie verabschiedeten sich, alle sprachen sehr leise, obwohl es dafür gar keinen Grund gab. Dann stieg jeder in sein Auto, Türen schlugen zu, nach ein paar Sekunden sprangen die Motoren an und die hellen Lichtkreise der Scheinwerfer flammten auf. Lessing saß in seinem Wagen und wartete. Ein Auto nach dem anderen bewegte sich an ihm vorbei auf die Ausfahrt zu und sie verschwanden, erst eines, dann noch eins und schließlich das letzte in der Nacht. Dann war es still. Ein paar kleine Lampen warfen etwas Helligkeit in den Raum, längliche Schatten lagen auf dem Boden, nichts bewegte sich, nirgendwo. Die kalte Luft war angenehm, Lessing fühlte, wie ein wenig von seiner Kraft zurückkehrte. Also los. Draußen war alles weiß. Die Straße, der Himmel und die Luft. Schnee stürzte aus der Höhe und Schnee stieg von der Erde auf. Wo man hinsah, rasten, wirbelten, hüpften Flocken. Lessing spürte, wie der Wind an seinem Lenkrad zerrte und wie die Räder unter ihm versuchten, Halt zu finden. Langsam fahren, langsam und vorsichtig. Meter für Meter zog die Straße an ihm vorbei und dann konnte er durch das flirrende Weiß auch die vertrauten Umrisse der Gebäude erkennen. Jetzt links abbiegen und auf die Hauptstraße. Und hier stockte alles. Lichter, gelbe und rote und rotierende Lichter, die links und rechts für Augenblicke Mauern, Türen, Fenster, Hydranten aus der Dunkelheit rissen. In der Ferne heulten Sirenen. Autos standen quer, versperrten den Gehsteig, steckten in Schneewehen. 50 Meter weiter, beleuchtet von flackerndem Rotlicht, waren drei Fahrzeuge ineinander verkeilt. Ein Polizist mit einer nutzlosen Kelle in der Hand irrte vorbei. Menschen in schneeverklebten Jacken standen herum. Für einen Augenblick nahm ein Kind Gestalt an, lief über die Straße und löste sich in Dunkelheit auf. Lessing reagierte sofort. Rückwärtsgang, umdrehen und zurück. Der Motor jaulte auf, doch er gehorchte. Ein paar Sekunden lang war noch der Widerschein der vielen Lichter zu sehen. Und jetzt? Lessing hatte nie einen besonders guten Orientierungssinn gehabt. Nun musste er einen Heimweg finden, der nicht über eine der Hauptstraßen lief. Nach einer Weile fiel ihm eine schmale Straße ein, die er vor Jahren einmal benutzt hatte. Doch, so konnte es gehen. Na schön, murmelte er, dann fiel ihm auf, dass er das heute schon zu oft gesagt hatte. Er öffnete das Handschuhfach und sah, dass dort kein Stadtplan lag. Schon nach ein paar Kreuzungen wusste er nicht mehr, wo er war. Immer wieder war er anderen Autos begegnet, die sich mit hektisch arbeitenden Scheibenwischern vorangekämpft hatten. Ein Fußgänger in Mantel und Hut winkte ihm zu und rief etwas, das er nicht verstand. Ein riesiges Räumfahrzeug wälzte sich voran und zog eine Spur nutzloser Kieselsteine hinter sich her. Endlich tauchte ein Platz auf, der ihm bekannt vorkam. Ein Brunnen und darauf eine würdevolle Statue mit einem Speer in der Hand, sehr aufrecht und nur schemenhaft sichtbar. Mit einem erleichterten Seufzer schaltete Lessing das Radio ein. Zuerst kam nur ein dunkles Brummen, durchmischt mit Lauten, die Wortfetzen waren oder auch irgendetwas anderes. Lessing fand den Regler und nach kurzem Suchen ballte sich das Rauschen zu einer Frauenstimme. Sind die meisten Hauptverkehrsstraßen zurzeit unbefahrbar? Die Exekutive arbeitet daran, die Stauungen so schnell wie möglich. Ein Pfeifton schwoll an und wurde wieder schwächer. Die Räumdienste überlastet, auch weil die Schneefälle völlig unerwartet. Die Stimme brach ab und nur ein heiseres Zischen blieb übrig. Lessing drehte nervös am Regler. Wird empfohlen, auf keinen Fall das Auto zu benutzen. Er fluchte und schaltete ab. Eine Zeit lang kam er ganz gut voran. Eine vertraute Straße ging in die nächste über, keine Hindernisse versperrten den Weg und seine Villa kam langsam näher. In den Kurven fühlte er, wie eine stumme Kraft ihn von der Fahrbahn zerren wollte, aber das Auto widerstand ihr. Bald würde er im Bett sein. Halt! Mein Gott, einen Moment unaufmerksam und wo war er? Nichts, überhaupt nichts, weder das Plakat mit der Aufschrift »Trink doch Bier«, noch die Kapelle mit dem schwankenden Drahtkreuz auf dem Dach, noch diese Garageneinfahrt hatte er je zuvor gesehen. Ruhig bleiben, ruhig. Wenigstens die Richtung müsste stimmen. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, und dann hörte er auch schon das Geräusch der Räder, die durchdrehten. Er riss am Schalthebel und trat aufs Gaspedal. Eine ungeheure Kraft schoss brummend in den Motor, Schnee spritzte auf, und dann, mit einem Satz, hatte sich der Wagen befreit. Ein Laternenmast glitt heran, Lessing kurbelte das Lenkrad herum, die Lenkstange schien in etwas Nachgiebiges, Gummihaftes verwandelt, der Mast beschrieb eine Kurve, entfernte sich, kam näher und prallte gegen die rechte Hintertür. Lessing atmete schwer, aber er war zu müde, um wütend zu sein. Doch immerhin, die Häuser wurden niedriger. Die Abstände zwischen ihnen größer. Gärten und Bäume tauchten auf. Es war eine Gegend wie die, in der Lessing wohnte. Vielleicht war es sogar ganz in der Nähe. Man sollte jemanden fragen. Und da erst fiel ihm auf, dass er schon lange niemanden gesehen hatte. Keinen Menschen und kein Fahrzeug. Er fuhr jetzt auf einer geraden Straße. Zu beiden Seiten waren niedrige Häuser umgeben von Zäunen. Die hellen Fenster, die Allee aus Straßenlaternen und auch seine Scheinwerfer schickten etwas Licht in die Nacht, kleine, scharf umgrenzte Bereiche von Helligkeit. Der Schnee fiel nicht mehr in Flocken, sondern war zu einem leuchtend weißen, wehenden Nebel geworden, zu einer Substanz, die tosend die Luft und den Himmel füllte. Die Bäume standen gebeugt, pressten ihre Äste an sich und sahen aus wie ängstliche Skelette. Ein fallender Zweig traf die Windschutzscheibe, Lessing erschrak. Genau in diesem Moment neigte sich die Straße unter ihm und legte sich in eine zuvor unsichtbare Kurve. Lessing tat genau das Falsche, er trat auf die Bremse. Lautlos hob sich der Horizont und wirbelte einmal, zweimal um seinen Kopf. Häuser, Bäume und Straße zerfielen in vorbeischnellende Schatten. Dann, mit einem Ruck, kam alles zum Stehen. Die dunklen Flächen begannen hastig, sich wieder zu Gegenständen zu ordnen. Eine Zeit lang hörte er nur seinen Atem und die schnellen Schläge seines Herzens. Dann sah er seine Hände, sie lagen auf seinem Schoß und zitterten. Aber die Müdigkeit hatte ihn losgelassen. Der Motor lief noch. Er stellte ihn ab. Er öffnete die Tür und stieg aus. Er versank bis zu den Knien im Schnee. Es war eine kleine Wiese mit einem Baum in der Mitte. Die Rückenlehne einer Parkbank ragte aus einer Schneewehe, daneben die obere Kante eines Schildes, Hunde bitte. Lessing stapfte rund um das Auto herum, besah es von allen Seiten und hielt die Hand vor sein Gesicht. Der Wind war eisig und tat weh. Es war ganz offensichtlich, es ging nicht. Er würde das Auto hier nicht herausbekommen. »Na schön«, sagte er laut. Er nahm seine Handschuhe vom Beifahrersitz, zog sie an und tastete nach dem Schlüsselloch. Dann stockte er. Wozu abschließen? Der Wagen steckte doch fest. Und zum Teufel, wenn es jemanden gab, der ihn hier herausbrachte, dann konnte er ihn haben. Lessing warf den Autoschlüssel auf den Fahrersitz und ließ die Tür zufallen. Dann stemmte er sich gegen den Wind und ging davon, ohne sich umzusehen. Was war denn das? Dachte er, und vor Überraschung setzten seine Kopfschmerzen aus. Habe ich das wirklich getan? Ja, antwortete er, das habe ich. Er hatte vor, eine Telefonzelle zu suchen und ein Taxi zu rufen. Und wenn er keines bekam, dann notfalls die Polizei, die Ambulanz oder die Feuerwehr, schlimmstenfalls einen Hubschrauber. Er würde so lange telefonieren, bis er jemanden fand, der fähig war, ihn nach Hause zu schaffen. Aber es war keine Zelle zu sehen. Nichts änderte sich, die Straße, die Häuser, die Bäume, der Wind. Einmal entdeckte er ein Straßenschild, aber der Name darauf war ihm unbekannt. Wie spät war es? Auch das war nicht zu bestimmen, es war zu dunkel, um das Zifferblatt seiner Uhr zu erkennen und zu hell für das schwache Glimmen der Leuchtzeiger. Er fühlte sich unendlich müde. Und da hörte er hinter sich einen Ton. Ein helles Klingelgeräusch. Und als er sich umdrehte, sah er einen einzelnen Scheinwerfer langsam heranziehen. Jetzt erst fielen ihm die über der Straße gespannten Stromdrähte auf. Eine Straßenbahn. Hier fuhr eine Straßenbahn. Und Lessing begann auf und ab zu springen und zu winken. Einige schreckliche Momente lang schien es, als würde sie weiterfahren, trotz seiner Rufe und obwohl er mit den Fäusten gegen die Metallwand trommelte. Aber dann, als sie schon an ihm vorbei war, hielt sie doch. Er lief ihr nach, erreichte die letzte Tür des hinteren Waggons, drückte den Knopf und stieg ein. Die Tür schloss sich und die Bahn fuhr an. Lessing war allein im Waggon. Auf dem nassen Boden lagen halbgeschmolzene Schneeklümpchen. Ein angebissener Apfel rollte unter einem Sitz hervor, zögerte einen Moment und verschwand unter einem anderen Sitz. Die Fenster waren beschlagen mit milchiger Dunkelheit. Lessing wischte ein paar Zentimeter frei, Schneeflocken wehten gegen das Glas und dahinter fegte etwas Schwarzes, Flatterndes durch den Schein einer Laterne. Ein Vogel vielleicht oder auch ein Fetzen Stoff oder Papier. Welche Linie war das? Wohin fuhr sie? Egal, wohin auch immer. Einmal würde sie an einen Ort kommen, wo es Menschen gab. Er setzte sich und schloss die Augen. Durch den schwarzen Raum in seinem Kopf wehten leuchtende Flocken. Der dünne Faden eines Blitzes zog langsam über den Horizont, verästelte sich und erlosch in einem matten Funkeln. Einmal war ihm, als ob er Stimmen hörte, dumpf und kaum verständlich, aber er achtete nicht auf sie und sie hörten bald auf. Und er spürte nur noch ein sanftes Rütteln, das manchmal stärker wurde, wenn der Wind aufheulte. Er kam zu sich als es plötzlich aufgehört hatte. Er öffnete die Augen. Die Bahn stand. Lessing stand auf, gähnte und drehte den Kopf hin und her, um seine Nackenmuskeln zu lockern. In seinem Mund war ein bitterer Geschmack. Am liebsten hätte er ausgespuckt. Er wischte über das Fenster, aber es war nichts zu sehen, außer der Nacht, dem Schnee. Es war kalt. Er schlug die Hände in den dicken Handschuhen zusammen und ging zum Ende des Waggons. Dort drehte er sich um und ging zum anderen Ende. Wie im Gefängnis, dachte er und versuchte zu lächeln. Jetzt stand sie aber schon zu lange. Mein Gott, steckte diese unglückselige Bahn jetzt auch noch fest? Lessing bückte sich und starrte angestrengt hinaus. Jetzt war es genug. Er würde nach vorne gehen und der Fahrer würde ihm sagen, was los war. Und notfalls über Funk Hilfe rufen. Es war allerhöchste Zeit, dass er etwas tat. Er ging zu einer Tür und drückte fest auf den roten Knopf. Und die Tür ging folgsam auf. Kälte und Wind schlugen ihm entgegen und eine Wolke stechender Flocken hüllte ihn ein. Instinktiv trat er einen Schritt zurück, dann nahm er sich zusammen, klappte seinen Mantelkragen hoch und stieg hinunter ins Freie. Es war völlig dunkel. Keine Straßenlaterne war zu sehen. Er hörte, wie die Tür hinter ihm sich schloss. Und dann, fast lautlos, setzte die Bahn sich in Bewegung. Lessing fuhr herum und sah, wie die vorletzte und dann die letzte Tür und dann der hintere Scheinwerfer an ihm vorbeizogen und sich weiter und weiter entfernten, unbeeindruckt von seinen Schreien. Da begann er zu rennen. Und als er nicht vorwärts kam, erkannte er plötzlich das Gefühl aus hunderten Träumen wieder. Man läuft und läuft und der Verfolger naht und das Ziel entfernt sich und obwohl man alle Kräfte aufbietet, ist man zu langsam und kann nicht schneller werden. Denn das Gewicht des Körpers ist ins Ungeheure gewachsen. Die Erde zieht einen fester an sich, die Luft scheint schwerer zu wiegen und der Boden eine klebrige Masse zu sein. »Ist es das?«, fragte er, während er sich gegen den Wind stemmte und sein eigenes Keuchen hörte. »Ist es wirklich bloß das? Wenn ich will, wann immer ich will, hört es auf?« Ungläubig lächelnd ließ er sich fallen und fiel. Die Welt um ihn wich zurück. Er fühlte, wie der Augenblick sich dehnte und die Wirklichkeit sich in eine andere Wirklichkeit schob und dann nahm etwas Weiches und Weißes ihn auf und umhüllte ihn und er wusste, dass er jetzt sicher war. Er öffnete die Augen. Die Straßenbahn war nur noch ein heller Punkt, der kleiner wurde, sich ins Gelbliche verfärbte und erlosch. Seine Augen waren von Schnee verklebt, er rieb sich mit der Hand über das Gesicht, aber das half nicht, denn auch der Handschuh war voll Schnee, genauso wie sein Mantel, seine Hose, alles. Er versuchte aufzustehen, aber das war nicht leicht, er lag ausgestreckt in der kalten, festen Masse, die ihn nicht loslassen wollte. Als er sich dann doch aufgerichtet hatte, verlor er das Gleichgewicht, taumelte zurück und stürzte von Neuem. Er stand wieder auf. Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Er stand auf einer weiß schimmernden Fläche. Der Wind riss Schnee in die Höhe, um ihn als pulverigen Staub wieder loszulassen. Es sah aus, als ob scharf gezackte Wellen über die Erde liefen. Auf einer Seite konnte er Bäume ausmachen, auf der anderen die Umrisse von etwas Großem und Eckigem. Häuser? Ja, wahrscheinlich. Es mussten Häuser sein. Eine Straßenbahn entfernt sich nicht von der Stadt. Jetzt fiel ihm auf, dass er nichts mehr auf dem Kopf trug. Er musste beim Fallen seine Pelzmütze, sie war nirgends zu sehen. Der Schnee hatte sie wohl schon zugedeckt. Und er ging los. Auf die Häuser zu. Der Wind schien jetzt aus keiner bestimmten Richtung mehr zu kommen, sondern von überall auf ihn einzustürzen. Es gab nichts mehr, außer tosender, weiß durchtränkter Dunkelheit. Ein Ende seines Schals hatte sich gelöst und flatterte hinter ihm her wie eine ärmliche kleine Fahne. Als er danach griff, war es schon hart gefroren. Der Schnee reichte bis hinauf zu seinen Knien, dann wurde er niedriger, dann wieder höher. Es war, als ob er durch etwas Flüssiges wartete, das ihm entgegenströmte, um ihn mit sich zu reißen. Er blieb stehen und versuchte, sich zurechtzufinden. Die Häuser vor ihm waren verschwunden. Er drehte sich langsam und da waren sie wieder, rechts von ihm, und kaum näher gerückt. Er versuchte nicht mehr, sein Gesicht zu schützen. Der Schmerz war jetzt erträglich. Plötzlich fielen ihm Mülheim ein und Hansen und Frau Dr. Köhler. Und er schüttelte den Kopf über die Idee, dass er noch vor kurzem bei ihnen gesessen haben sollte, über Zahlen und Kalkulationen und Prognosen. Nein, sie selbst waren absurd. Sie waren eine unglaubhafte Erfindung. Er hatte sie nie gesehen, es gab sie nicht. Es gab nichts außer dem Chaos dieser Nacht. Selbst der Gedanke an seine Familie, seine Frau und die drei Kinder hatte etwas Abstraktes, Überflüssiges. Und er schob ihn zur Seite. Die Müdigkeit rann durch seinen Körper, vom Nacken, der den Kopf nicht mehr aufrecht halten konnte, durch die Schultern, in die Lunge. Zum ersten Mal wurde ihm klar, dass Tonnen und Tonnen von Luft auf ihm lagen, die bei jedem Einatmen weggedrückt werden mussten, und hinunter in seine Beine, die sich schwach anfühlten und immer schwächer. Aber er durfte nicht stehen bleiben und vor allem durfte er nicht mehr fallen. Warum hatte der Mann vorhin ihm zugewinkt? Jetzt wurde der Schnee wieder tiefer. Und auf einmal verstand er. Er musste nicht weiter. Es war vorbei. Er blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und starrte in das Flimmern über ihm. Das Flimmern und das unendliche schwarze Gewölbe. Während seine Beine einknickten, streifte ihn sein vergangenes Leben wie ein vorbeiwehender Ton, wie der Schatten einer Erinnerung. Als der Schnee ihn auffing, wusste er schon nichts mehr davon. Mit seiner letzten Kraft rollte er sich auf den Rücken. Dann sah er hinauf, hörte zu, wie sein Herz in einen seltsamen Rhythmus fiel und spürte, wie die Kühle sich auf seine Wimpern und seine Lippen legte. Hinter dem Sturm verbarg sich eine große Ruhe. Lessing lächelte und schloss die Augen. Er war noch nie so glücklich gewesen.